Der Prolog von Iskender dem Töpfer. Die, die hier geblieben sind, haben sich oftmals gefragt, warum Ibrahim den Verstand verlor. Ich als Einziger weiß die Antwort. Aber ich habe stets geschwiegen, denn er bat mich um Rücksicht auf seine Trauer oder, wie er auch sagte, um Mitgefühl für seine Schuld. Jetzt, wo er den Verstand verloren und die Sonne längst den Regen getrocknet hat, der das Blut von den Felsen wusch, und wo fast keiner mehr da ist, der sich noch an die liebliche Philothäe erinnert, scheint es mir nicht länger ein Verrat, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Bei uns hier ist so viel Blut geflossen, dass man es jetzt aus der Ferne betrachtet gar nicht glauben mag. Und da ist es kaum noch von Belang, wenn ich nun endlich auch von dem letzten Unglück berichte, jenem, das Philothäe widerfuhr, der sanftmütigen, stolzen, schönen Christin. Es kommt ein Punkt im Leben, wo jeder Überlebende sich fühlt wie ein Gespenst, das versäumt hat, im rechten Augenblick zu sterben. Und gewiss waren die meisten von uns in jungen Jahren amüsanter. Für viele von uns ist der Gedanke an die Zukunft eher Grund zur Beunruhigung als zur Vorfreude. So als hätten wir genug Neues gesehen und sehnten uns nur nach dem langen Schlaf, der die Gestade unseres Lebens umschließt. Ich spüre diese Müdigkeit in mir. Wir sind hier ohnehin ein ernster Menschenschlag. Als die Christen noch da waren, war das Leben fröhlicher, nicht zuletzt, weil bei ihnen fast jeder Tag ein Feiertag war. Man hatte den Eindruck, dass sie nicht viel arbeiteten, aber ihre Fröhlichkeit war ansteckend. Unser Glauben macht uns ernst und nachdenklich, würdevoll und melancholisch. Der Ihre erlegte ihnen nicht viele Regeln auf. Vielleicht lag es am Wein. Für sie war er kostbar und heilig, denn sie sahen darin etwas wie das Blut Gottes. Uns aber war die Freude daran ein für allemal vergällt, seit der Prophet ihn verboten hatte. Friede sei mit ihm. Aber ich wünsche mir oft, er hätte anders entschieden. Wir trinken, aber wir hassen uns dafür. Manchmal tranken wir sogar gemeinsam mit unseren Christen und ihre gute Laune sprang auf uns über, so wie man von der kühlen Nachtluft das Sumpffieber bekommt. Aber jetzt, wo wir unter uns sind, kriecht eine Traurigkeit aus den Steinen dieser halb verlassenen Stadt. In seiner Jugend hat Ibrahim der Wahnsinnige uns oft zum Lachen gebracht. Man erzählte sich, er habe vom Augenblick seiner Geburt an ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und schon als kleiner Junge war er ein wahrer Meister der unpassenden Zwischenrufe. Genauer gesagt entwickelte er ein Repertoire von Meckerlauten, die haargenau den dümmlichen Kommentaren einer Ziege in ihren verschiedenen Stimmungslagen entsprachen. Eine neugierige Ziege, eine Ziege, die ihr Junges sucht, eine protestierende Ziege, eine hungrige Ziege, eine verblüffte Ziege, eine verliebte Ziege. Am schönsten aber war das Meckern einer Ziege, die nichts zu sagen hat. Das war der absolute Inbegriff der Einfalt, Hohlköpfigkeit und Harmlosigkeit. Wenn ihr wissen wollt, wie es klang, geht einfach hinauf zu der Kalkgrube oben bei den alten Gräbern. Dort auf dem Ödland hütet Ibrahim der Wahnsinnige noch immer die Ziegen, auch wenn er den Verstand verloren hat. Aber nehmt euch in Acht vor seinem Hund. Er ist ein kluges Tier, das die Ziegen Abend für Abend zu ihren Besitzern zurückbringt, ohne dass Ibrahim etwas dazu tun muss. Aber er ist doch ein wenig bissig und erkennt einen Fremden sofort am Geruch. Man sagt, für einen Wahnsinnigen ist jeder Tag ein Feiertag. Aber man sagt auch, der Irrsinn hat 70 Tore. Es stimmt, dass viele Verrückte glücklich sind, wie man an den Schwachsinnigen dieser Stadt sehen kann, die lächelnd auf den Mauern hocken und sich bepissen. Aber ich weiß, das Tor, durch das Ibrahim eintrat, war das Tor der unüberwindlichen Trauer. Und sein Verstand ist noch immer ein Sturzbach des Kummers. Ich glaube, damals im Krieg gegen die Griechen waren viele von uns wahnsinnig vor Hass. Und ich schließe mich da selbst keineswegs aus. Aber Ibrahim war der einzige von uns, der aus Liebe den Verstand verlor. Ibrahim gab sich selbst die Schuld. Und wäre ich ihr Bruder gewesen oder sonst ein Verwandter, ich wäre aus dem Exil zurückgekehrt und hätte ihn getötet. Das Merkwürdige aber ist, dass Philothée nie etwas geschehen wäre, hätten sich nicht draußen in der Welt zur gleichen Zeit andere Dinge zugetragen. Deshalb denke ich auch, dass die Schuld nicht nur bei Ibrahim liegt, sondern bei uns allen, die wir an diesem Ort lebten. Und auch bei den blutdürstigen und ehrgeizigen Menschen anderswo. In jenen Tagen hörten wir von vielen anderen Ländern, von deren Existenz wir nicht einmal etwas geahnt hatten. Wir lernten im Eiltempo, und bei vielen von uns konnte der Verstand nie ganz Schritt halten. Wir wussten zwar, dass unsere Christen manchmal als Griechen bezeichnet wurden, obwohl wir sie meist Hunde oder Ungläubige nannten, aber das war nur so dahingesagt oder mit einem Lächeln auf den Lippen, genau wie die abfälligen Bemerkungen, die sie über uns machten. Sie nannten uns Türken, und das war als Schimpfwort gedacht, denn damals bezeichneten wir uns selbst noch als Osmanen oder Osmanlis. Später stellte sich heraus, dass wir tatsächlich Türken sind, und wir trugen den Namen stolz wie ein paar neuer Stiefel, die anfangs unbequem sind und sich dann den Füßen anpassen und ungeheuer elegant aussehen. Wie dem auch sei, eines Tages entdeckten wir, dass es tatsächlich ein Land namens Griechenland gab, das diese Gegend beanspruchte, das uns loswerden und unser Land für sich haben wollte. Von Russen hatten wir ja schon gehört, bei anderen Kriegen. Aber wer waren diese Italiener? Wer waren die anderen fränkischen Völker? Plötzlich war die Rede von Deutschen, von Franzosen und von einem Land namens England, das ohne unser Wissen die halbe Welt beherrscht hatte. Aber niemand erklärte uns, wieso sie auf die Idee gekommen waren, ausgerechnet uns Unheil, Hunger und Blutvergießen zu bringen, warum sie uns zum Spielball ihres Ehrgeizes machten und uns unsere Ruhe und unseren Frieden nahmen. Das sind die wahren Schuldigen. Und ich klage sie an, diese fränkischen Völker, die Potentaten und Paschas, deren Namen ich wohl niemals erfahren werde, und ich klage die Gottesmänner beider Religionen an und all diejenigen, die ihren Soldaten gestatteten, zu wüten wie die Wölfe, ihnen sogar versicherten, das sei notwendig und ehrenhaft. Das, was ich, ohne es zu wollen, meinem Sohn Karatavuk angetan habe, hat mich in gewisser Weise selbst zu einem solchen Wolf gemacht. Und die Flammen der Scham verzehren mich. In den langen Jahren des Krieges lernten zu viele, wie sie den Hass in ihren Herzen schüren konnten, ihre Nachbarn verraten, Frauen Gewalt antun, wie sie rauben und plündern und im Namen Gottes das Werk des Teufels tun konnten, wie sie sich selbst zornig und bitter machen konnten und Gräueltaten sogar gegen Kinder verüben. Vieles von dem, was geschehen ist, war nichts als Vergeltung für die gleichen Untaten der anderen Seite. Aber ich sage euch eins. Selbst wenn die Schuld ein Pelzmantel wäre und die Erde läge unter dickem Schnee, ich würde lieber erfrieren, als diesen Mantel anzuziehen. Es ist schon seltsam, dass ihr, wenn ich erzählen soll, wie an diesem unbedeutenden Ort einst eine junge Christin ihr Leben verlor, von außergewöhnlichen Männern wie Mustafa Kemal zu hören bekommt, ebenso wie von gewöhnlichen wie mir, und dass auch Berichte über die großen Umwälzungen und Kriege dazugehören. Das Schicksal ist, wie es scheint, von Natur aus verschroben. Genau wie wir. Hin und wieder frage ich mich, ob Gott nicht manchmal schläft oder den Blick abwendet. Ob es womöglich sogar eine göttliche Bosheit gibt. Wer kann sagen, wieso eines Tages ein Reisender beim Überqueren eines Flusses an einer tiefen Stelle in den Fluten versinkt, obwohl Menschen an derselben Furt seit Jahrhunderten sicheren Fußes ans andere Ufer gelangt sind. Viele hier in der Stadt sagen, ohne die Christen gehe es uns besser. Doch ich für meinen Teil vermisse das alte Leben. Und ich vermisse die Christen. Ohne sie ist unser Leben eintöniger geworden. Und wir wissen nicht mehr, wie es ist, wenn wir andere ansehen und in ihnen uns selbst erblicken. Und es gibt auch einige, die sagen, seit sie ihr Bildnis von Maria, der Mutter Jesu, mitgenommen haben, hätten wir weniger Glück als zuvor. Ich bin tapfer, aber ich bin auch bekannt für meine Sprichwörter. Mir ist aufgefallen, solange die Christen hier waren, erfand ich heitere Sprichwörter, aber jetzt, wo sie fort sind, sind sie allesamt ernst. Seit den Zeiten des Wirbelsturms hat die Welt immer wieder aufs Neue erfahren, dass die Wunden der Vorväter die Kinder bluten lassen. Ich weiß nicht, ob wir jemals Vergebung finden oder ob das geschehene Unheil je wieder gut gemacht wird. Genug davon. Die Geschichte beginnt. Und wer sich selbst ohrfeigt, der soll nicht über den Schmerz klagen. Iskender, der Töpfer, erinnert sich an Philotheis Geburt. Der Imam besuchte Philothei am Tag ihrer Geburt im Frühsommer des 1318. Jahres nach der Auswanderung des Propheten nach Medina, was, wenn ich mich nicht verrechnet habe, nach dem christlichen Kalender dem Jahr 1900 entspricht. Philothei war das schönste Mädchen der ganzen Stadt. Und in ihrem kurzen Leben war das für sie mehr Last als Freude. Manchmal glaube ich fast, Gott verleiht einem Menschen nur dann besondere Schönheit, wenn er vorhat, ihn ins Unglück zu stürzen. Als Philothei das Licht der Welt erblickte, wehte der Südwind unkeusche Gedanken und Schlaflosigkeit aus Arabien herauf. Ich erinnere mich genau, denn ich konnte selbst kein Auge zutun, teils weil meine Frau und meine Kinder sich so unruhig auf dem Boden und auf den Divanen wälzten, teils weil die Hunde mit ihrem Geheul in die Schreie von Philotheis Mutter einstimmten. Selbst draußen im Hof, in meinen Umhang gehüllt, fand ich keinen Schlaf. Ich starrte zu den Sternen empor und entschloss mich schließlich zu einem Spaziergang durch die Stadt. Ich fühlte mich unwiderstehlich angezogen von den Schreien der Gebärenden. Und so traf es sich, dass ich zusammen mit vielen anderen Neugierigen vor dem Haus ihrer Eltern stand, als die Schreie verstummten, weil das Kind geboren war. Wir hörten Triumph und Erleichterung in der Stimme der Hebamme Mirima, als sie die Nabelschnur durchtrennte und voller Inbrunst ausrief: »Gott ist groß! Gott ist groß! Gott ist groß!« Es war bei uns üblich, dass jedes weibliche Kind als ersten Namen den der ersten Frau bekam, die mit Adam im Paradies war. Und als sie also verkündete, dass das Kind Hawa heißen sollte, wussten wir alle, dass es ein Mädchen war. Eine weitere Hand für die Feldarbeit, wie manche sagten. Ich schwöre, in dem Augenblick, in dem Mirima ihren Ausruf tat, wandelte sich die ganze Nacht. Die Hunde heulten nicht mehr, der Mond kam hinter den Wolken hervor, ein Duft von Safran und Weihrauch lag in der Luft. Eine Bülbül, eine Nachtigall, erhob ihre Stimme in der Platane unten auf dem Meidan, da, wo die alten Männer bei Tage zusammensitzen. Ich war zufrieden, dass dies neue Leben einen so glücklichen Anfang genommen hatte. Aber ich muss gestehen, dass ich doch auch den Gedanken nicht verbannen konnte, dass alles, was geboren ist, um zu sterben. Ich stand da und machte mir meine Gedanken darüber, wie lange dieser junge Mensch wohl zu leben hatte und wie er sterben würde. Da trat der Vater, dessen Name Charitos war, vor die Tür, um erleichtert Luft zu schöpfen. Ich ging zu ihm hin, klopfte ihm auf die Schulter und reichte ihm eine Zigarette, die ich eigentlich gerade für mich selbst gedreht hatte. »Salamin alaikum«, sagte ich und hielt ihm meine Zunderbüchse hin. »Und Friede sei mit dir«, antwortete er. Und dann fügte er beinahe besorgt hinzu: »Es ist das hübscheste Kind, das ich je gesehen habe.« »Das ist ein schlechtes Zeichen, Gott schütze uns vor dem bösen Blick«, sagte ich. Philothei wurde in eine Christenfamilie geboren, aber zu jener Zeit waren noch alle mit allen verbunden. Und abgesehen von ein paar Hitzköpfen, die zu viel Raki im Magen und den Teufel im Leib hatten, lebten wir miteinander in schönster Eintracht. Deshalb war es auch gar nicht verwunderlich, dass alle möglichen Leute an die Tür des Hauses klopften und kleine Geschenke brachten. Kaffee, Lokum, Gewürze und Tabak. Alle in der Hoffnung, wenigstens einen Blick auf das Mädchen zu werfen, das schon Legende war, noch bevor es ganz die Augen geöffnet hatte. Mustafa Kemal. 1. Weit fort von Eskibatsche, jenseits des Dodekanes und jenseits des Ägäischen Meeres, kommt ein Kind zur Welt, das Geschichte machen wird. Es geschieht 19 Jahre vor der Geburt Philotheis, im Jahr 1881 nach dem gregorianischen Kalender, dem Jahr, in dem Mazedonien, was eine schöne Ironie der Geschichte ist, der Welt ihren größten Türken schenkt, so wie es ihr einst den großen griechischen Eroberer gab. 1881 ist Mazedonien die Heimat von Walachen, Griechen, Bulgaren, Türken, Serben, Slawen und Albanern. In Saloniki, wo das Kind zur Welt kommt, gibt es außerdem Franken aus vielerlei europäischen Ländern sowie eine große jüdische Gemeinde, deren Vorfahren einst vor den spanischen Verfolgern hierher flohen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird es in Saloniki keinen einzigen Juden mehr geben. Sie werden von den Nazis ausgelöscht sein und ihr skurriles, altmodisches Spanisch mit ihnen. Das Kind kommt in eine Welt, in der der Keim zum Nazitum längst gelegt ist. In der Recht und Ordnung zusehends zusammenbrechen, wo das Plündern lukrativer geworden ist als Arbeiten, wo es kaum noch möglich ist, friedlich seinem Gewerbe nachzugehen und wo es von Tag zu Tag weniger zählt, ob man den anderen respektiert oder nicht. Haus und Hof sind von hohen Mauern umschlossen. Und hinter den hellroten Mauern presst die streng muslimische blonde Mutter Zübeyde ihr Kind in die Welt, das Kind, das Geschichte machen soll. Mustafa soll er heißen, der Erwählte. Ich bin Philothei. 1. Ich bin Philothei, ich bin 6 Jahre alt und alle sagen immer, was für ein hübsches Mädchen. Und ich war schon so hübsch, wie ich auf die Welt kam, da ist das nichts Besonderes. Und ich bin hübscher wie alle anderen, aber ich prahle nicht damit. Heute habe ich Ibrahim gesehen. Und er ist mir hinterhergeschlichen und ich sollte es nicht sehen. Ich war mit Rosula unterwegs, die ist nicht hübsch. Die ist hässlich, aber sie ist meine Freundin. Und Ibrahim hat mit Karatavuk und Mehmetschik gespielt. Und sie haben ihre Vogelpfeifen gepfiffen und getan, als ob sie Vögel wären. Und Ibrahim hat gesagt, wenn wir groß sind, dann heiraten wir. Und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich. Und er hat mir eine Feder geschenkt und eine Schnecke und einen rosa Stein mit einem Muster drauf. Und hat mich am Arm angefasst. Und morgen gibt es Taubenbraten, weil da mein Namenstag ist und ich gehe in die Kirche mit der Ikone von meiner Heiligen und lasse sie da die ganze Nacht mit Kerzen. Im Exil auf Kefalonia denkt Drosula an Philothei zurück. Philothei war meine beste Freundin, auch wenn sie so schön war und ich so hässlich. Wir waren etwa gleich alt, doch ich war gleichsam im Schatten geboren. Sie war der Abendstern, ich ein Käfer. Ich weiß, es ist Unsinn, wenn man sagt, ein Mensch sei etwas ganz Besonderes, von Gott auserwählt. Aber ich denke immer noch, dass Philothei etwas Überirdisches hatte. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so wichtig, ob was ich sage die Wahrheit ist oder nicht. Ich bin einfach nur eine alte Frau und ihr wisst ja, wie alte Frauen sind. Sie reden und reden, schwärmen von den alten Zeiten und seufzen darüber, dass sie nie wiederkommen. Wenn es euch zu viel wird, dann hört einfach nicht zu. Alle Nachbarn, ob Christen oder Muslime, kamen, um Philothei zu bewundern. Aber warum verzieht ihr jetzt das Gesicht und spuckt? Weil ich von Muslimen, von Türken gesprochen habe? Dann denkt nach, bevor ihr spuckt, denn heute mag ich vielleicht eine Griechin sein, aber damals, da war ich praktisch Türkin. Und weder für das eine noch für das andere schäme ich mich. Und da bin ich nicht die Einzige, denn das Land hier ist voll von Leuten wie mir, die aus Anatolien hierher gekommen sind, weil sie uns dort nicht haben wollten. Als ich hier kam, habe ich nicht mal Griechisch gekonnt, wisst ihr das? Manchmal träume ich heute noch auf Türkisch. Ich bin hier, weil die Christen fort mussten. Und für die anderen waren eben alle Christen Griechen. Und wo wir schon dabei sind, will ich euch auch noch an etwas erinnern, was ihr bestimmt nicht hören wollt. Und das ist, dass die Türken uns in Hunderten von Jahren Fremdherrschaft nicht halb so viel Schlimmes angetan haben, wie wir Griechen uns gegenseitig in der Zeit des Bürgerkriegs. Und ich weiß, wovon ich rede, das könnt ihr mir glauben. Aber ich wollte von meiner besten Freundin erzählen, von Philothei. Sie war eitel und selbstgefällig und sentimental und unzuverlässig. Aber sie war auch warmherzig und sanftmütig, sehr verletzlich und sehr klug. Sie war meine beste Freundin, meine Busenfreundin. Und ich liebte sie, weil selbst ihre Schwächen liebenswert und etwas ganz Besonderes waren. Ich folgte ihr so treu wie ein Hund und so unverschämt wie Ibrahim, der verliebt in sie war seit dem Tag, an dem sie beide das Licht der Welt erblickt hatten. Wenn ich heute daran zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass er ihr schon als kleiner Junge den Hof gemacht hat. Und das kommt ja nicht gerade häufig vor. Aber schließlich wurde Ibrahim tatsächlich ihr Verlobter, obwohl er anderen Glaubens war. Das kam manchmal vor. Und ihr sollt auf keinen hören, der sagt, das hätte es nie gegeben. Die Leute erzählten, dass sie schon als Schönheit auf die Welt gekommen sei. Es heißt, der Imam habe sie zum schönsten Christenkind erklärt, das die Stadt je gesehen habe. Mein Vater zum Beispiel. Und ich gebe gern zu, dass er ein Schläger und ein Säufer war, und es kann auf der Welt keinen zweiten Menschen gegeben haben, der so schwer zu lieben war wie er. Aber selbst er erzählte uns, als ich ihre Augen sah, da fürchtete ich zum ersten Mal in meinem Leben Gott. Sie waren wie die Augen von jemandem, der zu lange gelebt und zu viel gesehen hat. Es waren Engelsaugen und ich dachte an den Tod. Und ja, so war es. Philothea hatte unglaublich dunkle Augen, traumschönes Haar und eine Haut wie Milch. Die war so fein und zart, dass sie selbst mit 6 Jahren noch ihre Hand ins Licht halten konnte, und man sah die Knochen und Adern darin. Aber es ging um mehr als Haare und Haut und Augen, denn was man sah, war mehr als nur ihre Schönheit. Mein Vater, auch wenn er ein Säufer war, hatte recht, als er sagte, sie erinnere ihn an den Tod. Wenn man Philothea ansah, dann konnte man sich der schrecklichen Wahrheit nicht entziehen, dass alles verfällt und vergeht. Schönheit ist etwas Wertvolles. Und je schöner etwas ist, desto wertvoller ist es. Und desto mehr schmerzt der Gedanke, dass es vergehen wird. Und je mehr Schmerz die Schönheit uns zufügt, desto mehr lieben wir die Welt. Und je mehr wir das Leben lieben, desto mehr bekümmert es uns, dass es ist wie fein gemahlenes Salz, das uns unter den Fingern zerrinnt, dass der Wind verweht und der Regen fortwäscht. Seht ihr, ich bin hässlich. Mein ganzes Leben lang bin ich hässlich gewesen. Wenn ich in jungen Jahren gestorben wäre, hätte keiner gesagt, ach, um wie viel ärmer ist die Welt. Aber wer sich von Philothea verzaubern ließ, der lernte auch etwas über das Schicksal. Bisweilen vermisse ich die beste Freundin meiner Jugend. Und dann muss ich an all das denken, was sonst noch vergangen ist. Ich habe meine Familie verloren, meine Stadt, meine Sprache und meine Heimat. Ich glaube, wenn man in ein fremdes Land geschickt worden ist, weil andere beschlossen haben, dass man dorthin gehöre, und wenn man, so wie ich, in Frieden dort leben will, dann muss man nicht nur alles Unrecht vergessen, das einem angetan worden ist, sondern auch alles, was früher einmal schön war. Dass man das Schlechte vergessen muss, liegt auf der Hand. Aber manchmal sollte man auch die Dinge vergessen, die schön waren, die einen glücklich gemacht haben. Denn wenn man sich erinnert, dann muss man auch immer wieder die Trauer darüber ertragen, dass sie vorbei sind. So unwiederbringlich wie meine Mutter, wie mein Anatolien und mein Sohn, aus dem ein Teufel wurde und der ertrank, und wie mein geliebter Mann, auch er im Meer ertrunken, und alle, die hier im Krieg umgekommen sind. Mustafa Kemal 2. Weit fort von Eskibatsche, jenseits des Dodekanes und jenseits des Ägäischen Meers, wächst Mustafa heran. Er trägt den Namen eines Onkels, den sein Vater als Kind bei einem Unfall getötet hat. Er hat eine schwarze Amme, deren Vorfahren noch Sklaven waren und die ihm Lieder vorsingt. Die Familie des Jungen zieht an den Berg Olymp, wo sein Vater Ali Rıza Efendi Zollbeamter an der neuen Grenze zu Griechenland wird und schließlich die brillante Idee hat, ins Holzgeschäft einzusteigen. Mustafas Mutter Sübeyde möchte, dass ihr Sohn ein Hafiz wird, dass er den Koran auswendig lernt. Für sie steht fest, dass er nach Mekka pilgern und ein Gelehrter werden muss. Sie will ihn auf eine religiöse Schule schicken, aber Ali Rıza, der Progressive, der Liberale, sehe ihn lieber auf der fortschrittlichen Schule des Shamsi-Effendi. Sübeyde setzt sich durch. Und er kommt in die Koranschule, wo er, umjubelt von seinen neuen Schulkameraden, einen grandiosen Einzug hält, mit goldenem Spazierstock gekleidet in Weiß und Gold. Hier wird die erste Saat zu seiner lebenslangen Verachtung der Religion im Allgemeinen und des Islam im Speziellen gesät. Es kommt ihm dumm und nutzlos vor, Arabisch zu lernen. Die Schüler müssen im Schneidersitz auf dem Boden sitzen. Aber eines Tages erhebt er sich. »Setz dich«, sagt der Lehrer. »Ich habe einen Krampf«, erklärt Mustafa. »Setzen auf der Stelle«, kommandiert der Lehrer. »Nein«, antwortet Mustafa. »Die Kinder der Ungläubigen müssen nicht so sitzen. Wieso müssen wir es dann?« »Du wagst es mir zu widersprechen?« »Jawohl, ich wage es zu widersprechen.« Der Lehrer und Mustafa starren sich einen Moment lang finster an. Dann erhebt sich die ganze Klasse und alle sagen im Chor: »Wir wagen es zu widersprechen.« Kurz darauf, vielleicht auf Geheiß des Lehrers und obwohl er sterbenskrank ist, nimmt Ali Rıza seinen Sohn von der Schule und schickt ihn auf das moderne, liberale Institut von Şemsi Efendi. Aber Mustafas Verstand langweilt sich. Der Junge sehnt sich nach der Militärschule, wo man schicke, moderne Kleider trägt, nicht den peinlichen und altmodischen Schalwar mit Schärpe. Er hat einen Freund namens Ahmed, der einfach wunderbar in seiner Militäruniform aussieht. Aber sein Vater stirbt und die Mutter verbietet es ihm, denn für sie ist das Soldatenleben nichts als Lebensgefahr. Und wenn Mustafa schon kein Geistlicher werden will, dann soll er wenigstens Kaufmann werden und Geld ins Haus bringen. Mustafa verschwört sich mit Ahmeds Vater Kadi, einem Armeeoffizier, und geht ohne Wissen der Mutter zur Aufnahmeprüfung. Er besteht die Prüfung und stellt seine Mutter vor vollendete Tatsachen. Mustafa wird ein auffallend verschlossener Schüler. Er hält sich von den Spielen der anderen fern und sagt, er sehe lieber zu. Er weigert sich, beim Bockspringen den Rücken zu beugen. Wenn die anderen über ihn springen wollten, sagt er, dann müssten sie es über seinen aufrechten Leib tun. Er ist erst 12 Jahre alt, aber er fällt durch sein mathematisches Talent auf. Sein Lehrer, ebenfalls Mustafa geheißen, überträgt ihm die Aufsicht über die Klasse und gibt ihm einen Beinamen, damit man die beiden auseinanderhalten kann. Der Name, den er sein ganzes Leben lang tragen wird, lautet Kemal, Vollkommenheit. Ich bin Philothei. 2. Einmal, als ich ungefähr 11 war, hörte ich, dass Ibrahim krank war. Und wir hatten keine Kerzen, die ich in der Kirche anzünden konnte. Also stahl ich ein wenig Brot vom Tisch und ein paar Feigen. Und dann ging ich auf die Straße und hielt Ausschau nach einem Bettler, aber der Einzige, der zu sehen war, war der Gottlose. Und der war unter allen Bettlern der Stadt der Elendeste, denn kaum jemand gab ihm etwas, weil er nämlich jedes Mal unflätig fluchte, wenn er einen Gottesmann sah. Und ich wollte mein Brot und meine Feigen nicht ausgerechnet ihm geben. Schließlich musste ich es aber doch tun, denn ich fand keinen anderen. Und ich sagte zu dem Gottlosen, »Das ist für Ibrahim, weil er krank ist.« Und er wusste, dass eine milde Gabe die Kranken heilt, und so war er freundlich zu mir und sagte, »Möge der Kranke wieder gesund werden, kleines Mädchen, und möge Gott auch dich stark machen.« Und es dauerte nicht lange, bis Ibrahim wieder gesund war, und von da an habe ich dem Gottlosen immer meine Almosen zugesteckt, wenn keiner hinsah. Mustafa Kemal, 3. Mustafa Kemal ist 14 und besucht jetzt das Militärgymnasium in Monastir. Hier hat er einen Geschichtslehrer, der ihm die Grundbegriffe der Politik beibringt, und er hat einen Klassenkameraden namens Ömer Naci, der Gedichte schreibt und mit seiner Begeisterung Mustafas Sinn für die Literatur weckt. Er schult sich in der Redekunst und versucht sich selbst an Versen. Ein anderer Freund, Ali Fethi, ebenfalls Mazedonier, schwärmt für französische Philosophie. Mustafa schämt sich für sein schlechtes Französisch, zumal er weiß, dass es der Schlüssel zur europäischen Kultur ist. Und so studiert er es in seiner Freizeit bei den Dominikanermönchen. Nicht mehr lange, und er und Ali Fethi werden über die so verlockend verbotenen Schriften von Voltaire und Montesquieu debattieren. Zu Hause in Saloniki sammelt Mustafa soziale und sexuelle Erfahrungen mit noch mehr Energie als die akademischen. Er nimmt Tanzstunden und besucht die Café Chantant, wo Jüdinnen, Italienerinnen, all die exotischen Frauen der Levante Gesang und Tanz darbieten, zu ihm an den Tisch kommen und mit ihm flirten. Es geht ihm auf, wie amüsant die Mädchen der Ungläubigen sind, geistreich und verführerisch, weil man ihnen gestattet, so zu sein. Ganz anders als die dumpfen, eingesperrten, unterdrückten Frauen seines eigenen Volks, von denen nur die wenigsten geselliger oder gebildeter sind als ein Ochse. Mustafa Kemal schämt sich für sein Volk. Er begreift, wie rückständig es ist, philosophisch wie spirituell. Und mehr kommt er zu dem Schluss, dass es der Islam ist, der die Menschen in ihrer Rückständigkeit hält, sie einschließt hinter der Tür, die das Mittelalter von der Gegenwart trennt. Er wird es nie begreifen, warum so viele von ihnen anscheinend aus freiem Willen dort in der Vergangenheit verharren, eingeschlossen hinter der Tür, geborgen im Schoß ihres engen Horizontes, für alle Zeit in Sicherheit in der Einfältigkeit ihres Glaubens. Wie Karatawuk und Memetschik zu ihren Namen kamen. »Ich wette, mein Vater ist stärker als deiner«, sagte Memetschik, den damals alle noch mit seinem echten Namen anredeten, und der war Nikos. »Ach, meinst du?« antwortete Karatawuk, dessen echter Name Abdul lautete. »Mein Vater ist stärker als dein Vater und deine sämtlichen Onkel zusammen. Einmal bei einem Erdbeben hat er sich in die Tür gestellt und das Haus festgehalten, 2 ganze Tage lang, damit es nicht zusammenstürzt.« Memetschik runzelte skeptisch die Stirn. »Was denn für ein Erdbeben?« »Bevor wir auf die Welt kamen, Dummkopf. Du sollst mich nicht Dummkopf nennen.« »Warum nicht? Du bist doch einer.« »Meine Schwestern, die sind dumm«, überlegte Memetschik. »Die hocken nur den ganzen Tag zusammen und tuscheln. Und wenn dann jemand in den Haremlik kommt, tun sie, als hätten sie zu arbeiten.« »Alle sagen, deine Schwester Philothea ist wunderschön«, sagte Karatawuk. »Aber ich finde, sie ist nichts Besonderes.« »Sie ist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt«, antwortete sein Freund. »Und wenn sie groß ist, heiratet sie den Sultan Padischach, wart's nur ab und schickt uns Geld und Süßigkeiten aus Konstantinopel.« »Da wird Ibrahim aber Augen machen«, prustete Karatawuk. Alle machten sich darüber lustig, dass der kleine Ibrahim rettungslos in Philothea verliebt war, obwohl sie ja beide noch nicht einmal 10 Jahre alt waren. Philothea tat, als sehe sie ihn gar nicht, als sei er nur ein streunender Hund, der darauf hoffte, dass sie ihm den Kopf kraulte. Aber sie hatte sich längst an seine stille, respektvolle Verehrung gewöhnt und vermisste ihn, wenn er nicht da war, wenn sie von einem Haus zum anderen ging und ihn nicht in der Ferne nachkommen sah, wobei er oft so tat, als stochere er mit einem Stock in einer Ecke und habe nicht das geringste Interesse an ihr. »Komm, wir sehen meinem Vater bei der Arbeit zu«, schlug Karatawuk vor. Iskender, der Töpfer, blickte freudig auf, als die beiden Jungen atemlos in den Schatten des Schirms aus Weidengeflecht traten, der ihm als Schutz für seinen Arbeitsplatz diente. Karatawuk war ihm unter seinen Kindern das Liebste, und es erfüllte ihn immer wieder neu mit Stolz, wenn der geliebte Sohn kam und seine Hand nahm, sie küsste und sie an die Stirn führte, und wenn er ihn Baba nannte. Iskender war groß und sehnig mit gewaltigen Händen, deren Finger von so viel Töpferarbeit gerade und glatt geworden waren. Er war sonnenverbrannt, auch wenn er im Schatten arbeitete. Und an den Haarwurzeln zeigte sich eben das erste Grau. Sein Schnurrbart hing in den Mundwinkeln herab, und wenn er lachte, sah man, dass wie bei fast allen im Ort die Zähne von zu viel Apfeltee mit Zucker braun geworden waren. Seine Beine waren mager und muskulös von den vielen Tagen, die er den Antrieb der Töpferscheibe getreten hatte. Und aus dem gleichen Grunde bewegte er sich elegant und geschmeidig, in einem Rhythmus, der die Frauen an die Liebe denken ließ. Zu seinem Vergnügen erfand er Rätsel und die unglaublichsten Sprichwörter und hatte einen vorwitzigen Humor, der es oft genug am rechten Respekt mangeln ließ. Als die beiden Jungen auftauchten, arbeitete er gerade an einem großen Wasserkrug, und er modellierte ihn mit gleichmäßigen Auf- und Abbewegungen beider Hände, bis das Spiralmuster, das die Formen den Finger geschaffen hatten, verschwunden war. Dann erhob er sich von seinem Schemel, streckte sich und sagte, »Ich habe etwas für euch gemacht, etwas ganz Besonderes.« Er griff in seine Schärpe und holte 2 Figürchen aus Terrakotta hervor, und erreichte jedem von beiden eines, 1 für seinen Sohn Abdul, das andere für Nikos. 2 Vogelflöten, sagte er. Gebt sie noch einmal zurück, dann zeige ich euch, wie man darauf spielt. Ihr füllt sie zur Hälfte mit Wasser und dann blas dir in das Mundstück. Iskender blies einige Töne, goss aus beiden Vögeln ein wenig Wasser aus und blies dann noch einmal, einen in jedem Mundwinkel. Zur Verblüffung und Begeisterung der Jungen kam ein munteres Vogelgezwitscher aus den beiden Flöten, perlend, jubilierend, ganz und gar bezaubernd. Die Jungen hüpften auf und ab, vergaßen alle gute Erziehung und streckten begierig die Hände nach den Geschenken aus. »Diese hier«, sagte Iskender, »klingt genau wie ein Karatavuk.« Er reichte sie seinem Sohn und fragte, »Du weißt doch, was ein Karatavuk ist?« »Eine Amsel. Ganz schwarz, nur mit einem gelben Schnabel. Sie sitzt im Oleanderbusch und ruft, »Wuck, wuck, wuck, wuck«, um dich fortzuscheuchen, und am Abend sitzt sie hoch oben auf den Bäumen und stimmt das Loblied Gottes an.« Iskender gab die andere Flöte Nikos und sagte, »Und diese hier klingt wie ein Memetschik oder Rotkehlchen.« »Der Kleine mit der roten Brust«, rief Nikos aufgeregt, aber auch ein klein wenig gekränkt, dass Abduls Flöte mit der Stimme eines größeren Vogels sang. In den folgenden Monaten entwickelten die beiden Jungen eine wahre Meisterschaft im Nachahmen der Laute von Karatavuk und Memetschik, und über Täler und Felsen riefen sie mit ihren Tonflöten einander zu. Abdul bettelte bei seiner Mutter um ein schwarzes Hemd und eine schwarze Weste mit Goldstickerei. Und noch bevor das Jahr um war, hatte er sie. Es war ganz natürlich, dass jeder in dieser kleinen Gemeinschaft früher oder später einen Spitznamen bekam, und es dauerte nicht lange, bis selbst seine Mutter ihn Karatavuk nannte. Nikos, der zukünftige Memetschik, setzte seiner leidgeprüften Mutter mit ähnlichen Anschlägen zu, ließ ihr keine Ruhe, küsste ihr die Hände und drückte sie sich an die Wangen, bis er schließlich Hemd und Weste in Rot bekam. Ibrahim schenkt Philothei einen Stieglitz. Einmal, als er 6 Jahre alt war, fand Ibrahim einen toten Stieglitz. In einem Obstgarten nahe dem Tempel, wo Mohammed, der Blutegelsammler, oft stundenlang im Wasser stand und geduldig wartete, dass die Egel sich an seinen Beinen festsogen. Ibrahim hatte den Vogel gefunden, weil er das leuchtende Gelb der Flügel und die scharlachrote Maske schimmern sah. Er lag zwischen 2 Steinen, als sei er einfach vom Himmel gefallen, vom Tod überrascht. Er hob ihn auf und drehte ihn in den Händen. Der Vogel war schon steif und ausgetrocknet in einer unnatürlichen Haltung, aber für Ibrahim war er das Schönste, was er je gesehen hatte. Immer und immer wieder drehte er ihn, fasziniert, wie leicht, ja schwerelos er war. Karatavuk und Memetschik hingen an einem niedrigen Ast und schaukelten, und Drosula und Philothei saßen auf einer umgestürzten Säule am Rand des Leto-Tempels. Sie schwatzten, sahen Mohammed zu, wie er grinste und Selbstgespräche führte, warfen Grashalme ins Wasser und beobachteten, wie sie schwammen. Ibrahim kam zu den Mädchen und streckte ihnen die Hand entgegen. »Seht mal, was ich habe«, sagte er. »Das ist ein toter Vogel«, sagte Drosula angewidert. »Nimm das weg, das ist ja ekelhaft.« »Nein, er ist so schön«, rief Philothei und hielt sich die Hände vors Gesicht. »Das ist ein Kusch«, erklärte Ibrahim ihr, stolz, dass er das wusste. »Gefällt er dir?« »Der ist so schön«, rief Philothei noch einmal. »Was willst du denn damit?«, fragte Drosula, ihr Ton noch immer verächtlich. Ibrahim beachtete sie gar nicht und hielt Philothei den Vogel hin. »Willst du ihn haben?«, fragte er. Philothei errötete vor Freude. »Oh ja, danke.« Sie streckte beide Hände aus und er legte ihn sanft hinein. Von da an sah und hörte Ibrahim Vögel, wenn er an Philothei dachte, und nannte sie in Gedanken Vögelchen. Später, als sie verlobt waren, nannte er sie auch unter seinen Freunden so, ohne Sentimentalität und ohne Verlegenheit. Es war auch sein Kosename für sie in den wenigen strahlenden, verbotenen Augenblicken, in denen sie, so skandalös das war, miteinander allein waren. Mustafa Kemal 4 Infanterieleutnant 1474 Weit fort von Eskibatsche, 300 Meilen jenseits der Berge, jenseits Denizli, jenseits Bursa, jenseits des Marmara-Meers, schreibt Mustafa Kemal sich an der Kriegsschule von Harbiye in Istanbul ein. Der stolze junge Mazedone, der sich als Knabe geweigert hatte, beim Bockspringen den Rücken zu beugen, der gesagt hatte, wenn ihr über mich springen wollt, dann müsst ihr es über meinen aufrechten Leib tun, ist hier ein armseliger Provinzler. Genauso verwirrt von dem turbulenten, sittenlosen Leben in den modernen christlichen Stadtvierteln wie vom Verfall und der mittelalterlichen Starre der muslimischen Bezirke. Das Schulleben ist nicht leicht. Sergeanten dürfen die Kadetten schlagen, solange sie sie dabei Effendi nennen. Und das Essen ist schlimmer als in einem englischen Internat. Zeitungen und Bücher sind nicht erlaubt. Man achtet streng auf die islamischen Sitten. Und im Ramadan wird gefastet. Im christlichen Teil der Stadt hingegen gibt es Zeitungen, Bars und Bordelle en masse. Man kann ins Café Petitchon gehen und Whisky trinken. Die Bars von Jonio, Stefan, Yanni warten, allesamt betrieben und besucht von Armeniern, Griechen, dem ganzen bunten Völkergemisch der Levante. Er freundet sich mit Ali Fuad an, einem Kadetten aus guter Familie, und gemeinsam unternehmen sie Kahnpartien, üben sich in Rhetorik und kampieren in den Wäldern der Inseln. Nach wie vor liest Mustafa Kemal die großen französischen Denker, und die Überzeugung wächst in ihm, dass etwas getan werden muss, um sein Land zu retten, vor den Ausländern wie vor sich selbst. In den Nächten vertieft er sich so sehr in diese Grübeleien, dass er nicht mehr schlafen kann. Er bewundert Napoleon Bonaparte, ebenso wie John Stuart Mill, wobei er von letzterem den Gedanken übernimmt, dass alles moralische und politische Handeln auf das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl gerichtet sein sollte. Er macht seinen Abschluss als Leutnant, wechselt auf die Kriegsakademie und nutzt schamlos die Ressourcen der Abteilung für Veterinärmedizin, um damit eine subversive Zeitung ins Leben zu rufen, deren erklärtes Ziel die Anprangerung von Korruption und Machtmissbrauch ist. Sein Vorgesetzter erhält Order, ihn zu entfernen, aber er drückt beide Augen zu. Der Sultan hat sich zu einem seltsam halbherzigen Tyrannen entwickelt. So voller krankhafter Selbstzweifel, so unfähig und unentschlossen, eine so hoffnungslose Mischung aus Nachgiebigkeit und Absolutismus, dass nicht einmal seine Offiziere sich ihm noch wirklich verpflichtet fühlen. Überlesen und Schreiben. Karatavuk, der zweite Sohn Iskenders, des Töpfers, und Memecik, Sohn des Charitos und Bruder von Philothei, saßen Seite an Seite auf einem Felsen oberhalb der Stadt. Ihre Mütter hatten sie ausgeschickt, um Dungfladen zu sammeln, aber die meiste Zeit hatten sie mit Steinen nach den Überresten einer Flasche geworfen, die sie in der Astgabel eines kleinen Mandelbaums aufgestellt hatten. Jetzt, wo die Flasche endgültig zertrümmert war und die grünen Scherben glitzernd und gefährlich zu Füßen des Baumes lagen, überlegten die beiden, womit sie sich als nächstes die Zeit vertreiben konnten. Sie gossen aus ihren Lederflaschen ein wenig Wasser in die Vogelflöten, und eine Weile lang wetteiferten sie miteinander, wer die schönsten und längsten Triller blasen konnte. Unten in der Stadt hielten die Leute einen Moment lang inne und horchten, und die Finken und Hänflinge in ihren Käfigen hüpften aufgeregt auf ihrer Stange hin und her. Als er genug von der Musik hatte, verstaute Memecik sein tönernes Rotkehlchen behutsam in seiner Schärpe, nahm sich einen Zweig und schrieb etwas in den Staub zu seinen Füßen. »Was hast du da geschrieben?« fragte Karatavuk gespannt. »Mein Namen«, antwortete sein Freund. »Das eine heißt Nikos und das andere Memecik.« »Welches ist welches?« »Na, das längere ist Memecik, Dummkopf. Das ist länger, weil es länger ist.« »Selber Dummkopf, wieso soll denn das eine Memecik heißen und das andere Nikos?« Memecik runzelte die Stirn. Wie sollte er jemandem etwas so Einfaches erklären? »Das ist eben so«, sagte er schließlich. »Diese Buchstaben hier heißen Nikos und die anderen Memecik.« »Ich wünschte, ich könnte auch lesen und schreiben«, sagte Karatavuk. »Was lernst du denn in eurer Schule? Was bringt Abdulhamid Hodja euch bei?« »Wir lernen alles über den Propheten und seine 300 verbürgten Wunder und über Abraham und Isaak und über Jonas und Omar und Ali und Hind und Fatima und die Heiligen und manchmal auch etwas über die großen Kriege von Saladin gegen die Ungläubigen. Und wir sagen den Koran auf, weil alle Al-Fatiha auswendig kennen müssen. Was ist das? Der Anfang. Und wie klingt der? Qaratawuk schloss die Augen und rezitierte. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Als er fertig war, schlug er die Augen wieder auf und wischte sich die Stirn. »Das ist ganz schön schwer«, sagte er. »Ich habe kein Wort verstanden«, klagte Mehmetschik. »Aber es klingt schön. Waren das richtige Worte?« »Natürlich waren das Worte, Dummkopf. Das ist Arabisch.« »Was soll das sein?« »Was die Araber sprechen. Und Gott auch. Und deshalb müssen wir es auswendig lernen und aufsagen. Es ist etwas über Barmherzigkeit und über den Tag des Gerichts und darüber, dass Gott uns den rechten Weg weist und wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wir Kummer haben oder jemand krank ist, dann muss man einfach nur Al-Fatiha aufsagen und alles wird gut, glaube ich.« »Ich wusste gar nicht, dass Gott auch spricht«, überlegte Mehmetschik. »Pater Christophorus spricht auf Griechisch zu ihm, aber das verstehen wir ja auch nicht.« »Und was lernt ihr?« »Viel mehr als ihr«, antwortete Mehmetschik stolz. »Wir lernen alles über Jesus und seine Mutter Maria und die Wunder, die er getan hat, und über den heiligen Nikolaus und den heiligen Dimitrios und über Menas und die anderen Heiligen und über Abraham und Isaak und Jonas und Kaiser Konstantin und Alexander den Großen und den Marmorkaiser und die Kriege gegen die Barbaren und den Unabhängigkeitskrieg und wir lernen lesen und schreiben und zusammenzählen und abziehen und mal nehmen und teilen. Und Al-Fatiha lernt er nicht. Wenn bei uns irgendwas schief geht, sagen wir Kyrie eleison. Und ein richtiges Gebet haben wir auch. Wie klingt das? Mehmetschik kniff die Augen zusammen, ahmte, ohne es zu merken, seinen Freund nach und rezitierte. Pater imon, oentis oranis, ayathito to onomasu, eltheto i basiliasu. Als Mehmetschik ans Ende gekommen war, fragte Qaratawuk, was heißt es? Und ist es auch eine Sprache? Das ist Griechisch. Wenn wir zu Gott reden, sprechen wir Griechisch. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber es ist etwas über unseren Vater im Himmel, der uns unser tägliches Brot vergibt und uns nicht in Versuchung führt. Aber es ist nicht so schlimm, wenn wir es nicht verstehen. Gott weiß ja, was wir sagen. Vielleicht sind Griechisch und Arabisch in Wirklichkeit ein und dieselbe Sprache, überlegte Qaratawuk. Und deshalb kann Gott uns verstehen. Genauso wie ich manchmal Abdul bin und manchmal Qaratawuk. Und du bist manchmal Nikos und manchmal Mehmetschik. Aber das sind nur zwei Namen. Und du und ich, wir bleiben immer dieselben. Vielleicht ist die Sprache auch immer dieselbe und manchmal heißt sie Griechisch und manchmal Arabisch. Keine Ahnung, entgegnete Mehmetschik zweifelnd. Da müssten wir fragen. Zeig mir meinen Namen, bat Qaratawuk unvermittelt. Schreib meinen Namen in den Staub. Was soll ich schreiben, Qaratawuk oder Abdul? Schreib Qaratawuk. Mehmetschik wischte seinen eigenen Namen mit der Fußsohle aus, nahm wieder den Stecken und kratzte den neuen Namen in die Erde. Qaratawuk betrachtete die Buchstaben und fühlte sich seltsam erregt. Ein Gefühl, dass er irgendwie eindeutiger existierte als zuvor. Er nahm Mehmetschik den Stab aus der Hand und zeichnete sorgfältig die Buchstaben nach. »Schau nur«, sagte er stolz, »ich habe meinen Namen geschrieben.« Mehmetschik inspizierte kritisch seine Arbeit. »Besonders gut ist es nicht«, sagte er. Aber Qaratawuk war nicht zu bremsen. »Bring mir Lesen und Schreiben bei. Und das andere auch, das mit dem Abziehen und Zusammenzählen. Wenn du aus der Schule kommst, kannst du mir beibringen, was du an dem Tag gelernt hast. Ihr Christen seid alle reicher als wir, und mein Vater sagt, es liegt nur daran, dass ihr lesen und schreiben könnt und abziehen und zusammenzählen. Deswegen könnt ihr uns immer übers Ohr hauen. Und er sagt, wir Muslime lernen nur, was wir brauchen, um ins Paradies zu kommen. Und das ist ja auch das Wichtigste. Aber ihr Christen, ihr seid hier auf Erden besser dran, weil ihr die anderen Sachen auch noch lernt. Und deshalb will ich das jetzt auch.« Mehmetschik sah ihn finster an. »Wenn ich dir Lesen und Schreiben beibringen soll, muss ich dich anbrüllen und dir Ohrfeigen geben, wenn du was falsch machst, denn so lernt man das. Wenn du zu fest schlägst, schlage ich zurück. Und du darfst es niemandem erzählen. Abgemacht? Abgemacht, sagte Mehmetschik. Er suchte eine Weile zwischen den Büschen, bis er einen zweiten Stock fand, und den reichte er seinem Freund. Als erstes musst du die Buchstaben lernen. Und dann lernst du jeden Tag ein paar neue Wörter, und wenn du genug Wörter kannst, dann fangen wir mit dem Zusammenzählen an. Das ist das Einfachste. Karatawuk sah begierig zu, wie Mehmetschik sich vorbeugte und den Buchstaben Alpha in den Staub malte. Mehmetschik richtete sich auf, gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf und trug ihm auf, ihn nachzumalen. Dann gab er ihm einen weiteren Klaps und ließ ihn vorsprechen. Ich bin Philothay. 3. Ich konnte es gar nicht abwarten, dir das zu erzählen. Aber erzähl es niemandem weiter, sonst sterbe ich. Heute hat Ibrahim mich gefunden, als ich draußen war und Horta gesammelt habe. Und er stand einfach nur da und sah mich an. Nur ein paar Schritte entfernt. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und wir standen einfach nur da und sahen uns an. Und dann ging er fort, aber vorher machte er noch eine kleine Handbewegung. So etwa. Die verräterischen Schuhe. Die Schuhe waren an allem schuld. Diese verfluchten Schuhe. Obwohl es nicht immer dasselbe Paar war. Wenn der Aga Rüstem Bey zum Haremlik kam, pflegte er die Hand schon am Türknauf, einen Blick auf die Schuhe zu werfen, die dort standen. Und immer wieder musste er feststellen, dass seine Frau Besuch hatte und ihm folglich der Zutritt verwehrt war. Manchmal waren es schmutzige Sandalen, das Leder abgewetzt und schlaff. Wenn es geregnet hatte, waren sie dunkel und hart. Im Laufe der Zeit kannte Rüstem diese Sandalen so gut, dass er jede neue Naht, jeden Flicken sofort bemerkte. Einmal kam sogar ein neuer Riemen dazu. Sie waren weder groß noch klein. Sandalen, die von einem durchschnittlichen Leben zeugten, geschäftig, ärmlich, und doch betrachtete Rüstem Bey sie mit tiefem Abscheu. Wenn er sie nur sah, spürte er schon ein Pochen im Schädel und biss grimmig die Lippen zusammen. Manchmal stand dort auch ein hübsches Paar bestickter Pantoffeln, von denen er geschworen hätte, dass sie in Wirklichkeit seiner Frau gehörten. Wenn er sich recht erinnerte, hatte er sie in den ersten Monaten ihrer Ehe als Geschenk aus Smyrna mitgebracht. Und sie hatte sie hochmütig und teilnahmslos entgegengenommen, was ihm kindische Tränen der Enttäuschung in die Augen getrieben hatte. Er hatte so sehr gehofft, dass sie sich von dem weichen roten Stoff verführen ließe, und nun nahm sie sie nur dazu, ihm vorzugaukeln, sie hätte Besuch. Es hatte eine Zeit gegeben, da glaubte er, ihre Ehe könne mehr bedeuten als der übliche steife Tanz zweier Fremder, aus dem nur im Verlauf vieler Jahre und durch die gemeinsame Sorge um die Kinder eine gewisse Nähe entstand. Er kannte Familien in Smyrna, da gab es in der Ehe eine echte Vertrautheit zwischen Mann und Frau. Und so etwas hatte er sich gewünscht, als er heiratete. Doch es war anders gekommen. Rüstem Bey, draußen vor den Frauengemächern, die Hand auf der Klinke, den Blick auf die Schuhe geheftet, wusste sehr gut, wer der Mann war, den Tamara liebte. Er wusste, dass sie schon seit Kindertagen ihren Vetter Selim verehrte. Die Familie hatte es ihm offen gesagt, damit er sich nicht betrogen fühlte, aber sie hatten ihm auch versichert, Tamara werde schon darüber hinwegkommen. Sie hätten sie überzeugt, dass Selim nicht der Richtige für sie war und sie sei eine pflichtbewusste, gehorsame Frau, die den heiraten werde, den die Älteren und Klügeren für sie aussuchten. Unter gewöhnlichen Umständen hätte die Familie sie mit Freuden dem Vetter ihrer Wahl zur Frau gegeben, aber Selim war ein wandelndes Pulverfass, so hitzköpfig, so unzuverlässig, dass sie sich geschämt hätten, eine Tochter, die ihnen etwas bedeutete, ihm anzuvertrauen. Tamara wusste, dass Rüstem Bey eine gute Partie war und dass sie, vernünftig betrachtet, kein Recht hatte, auf Besseres zu hoffen. Am Boden zerstört, fügte sie sich in ihr Schicksal. Doch schon nach der Hochzeitsnacht musste Rüstem Bey sich wohl oder übel damit abfinden, dass er zwar ihren Körper besitzen, nie aber ihr Herz berühren konnte. Und so brachte ihm der Versuch, das Glück zu erobern, nichts als Schmerz. und er war einsamer denn je, obwohl er mit diesem wunderschönen Mädchen zusammenlebte, dessen Schuhe oder die einer anderen ihm zu jeder Zeit den Zutritt zum Haremlik verwehrten. Tamaras Vetter Selim fand binnen kurzem eine neue Aufgabe als reisender Quacksalber. Es bereitete ihm eine diebische Freude, wenn er seinen Urin in kleine Fläschchen abfüllte, Zucker und ein paar Zweiglein heimische Minze zusetzte und das Gebräu anschließend auf den Marktplätzen zwischen Yediburun und Janeklar feilbot. Selims Elixier, das Wasser des Lebens, hilft garantiert gegen Kolik und Geschlechtskrankheit, wirkt bei Unfruchtbarkeit und Sumpffieber. Ich sage ja gar nicht, dass es wie ein Jungbrunnen wirkt, aber wer weiß, womöglich tut es das auch. Und selbst der Sultan Padischach benutzt es. Es war ein hartes Leben, Tag aus, Tag ein über Stock und Stein, von einer Stadt zur anderen, bei Wind und Wetter, im Sommer schwindlig von der Hitze, bei Regen bis zu den Knien im Morast. Und so war er froh und erleichtert, als er sich in Eskibatsche niederlassen konnte, wo er eines Tages, als er sein Elixier auf dem Meidan anpries, im Schatten der Platanen, wo die alten Männer saßen, von seiner schönen Cousine Tamara erkannt worden war. Die Hand auf der Klinke stand Rüstem Bey vor der Tür. Er konnte nicht eintreten und wusste nur, dass beinahe Tag für Tag eine Person, tief verschleiert wie eine persische Schiitin, leise anklopfte, von seiner Frau in den Haremlik eingelassen wurde und diese schäbigen Sandalen draußen zurückließ. Solange es nur die bestickten Pantoffeln aus Smyrna waren, wusste Rüstem Bey mit Gewissheit, dass seine Frau überhaupt keinen Besuch hatte, sondern nur eine leicht durchschaubare List anwandte, um ihre Privatgemächer für sich allein zu haben. Und er wusste auch, dass mit der gebückten Gestalt, die mit krummen Schultern und gesenktem Kopf aus dem Haremlik schlüpfte und sich eilig davonmachte, etwas nicht stimmte. Eines Abends brachte Rüstem einen Schemel mit und ließ sich vor der Tür des Haremliks nieder und rauchte so viele Zigaretten eine nach der anderen, dass sich schon ein kleines Häuflein Stummel zu seinen Füßen angesammelt hatte. Sein Mund fühlte sich trocken wie die Erde im Sommer an, und das Herz pochte ihm so wild, dass er bisweilen nach Atem ringen musste. Den ganzen Tag über hatte ein Verdacht sich in seine Gedanken hineingefressen wie Säure, und sein Verstand war zum Zerreißen gespannt. Er wusste, er würde keine Ruhe finden, wenn er sich nicht Gewissheit verschaffte und dazu eine Regel brach, die er im normalen Leben heilig und unverletzlich gefunden hätte. Er wusste, dass er womöglich im Begriff war, sich vor seiner Frau und der ganzen Stadt zu blamieren. Und er wusste auch, dass trotz seines Ranges erzürnte Familienmitglieder kommen und Rache nehmen konnten. Aber ihm blieb keine andere Wahl. Als also die gebückte, verschleierte Gestalt zur Tür herauskam und sie hinter sich schloss, sprang Rüstem Bey von seinem Schemel auf und stellte sich ihr in den Weg. Die Frau murmelte etwas Unverständliches und wandte sich ab, ganz wie es sich für eine sittsame Person geziemte, doch Rüstem streckte die Hand aus und bekam sie am Schleier zu fassen. Die Frau reagierte darauf mit einer seltsamen Armbewegung unter ihren Gewändern, als ob sie verzweifelt nach etwas suche und es nicht fand, und dann in letzter Sekunde sah Rüstem einen Dolch aufblitzen und sprang zurück. Er zog die Pistole aus seiner Schärpe und richtete sie auf den Angreifer. Ohne zu zögern drückte er ab. Aber dann fiel ihm in einer Mischung aus Panik, Wut und Verlegenheit wieder ein, dass er nie eine geladene Pistole bei sich trug, nicht mehr seit ein Onkel sich dadurch einmal eine tödliche Verletzung beigebracht hatte. Der Fremde duckte sich, balancierte auf den Hacken und sprang mit dem blitzenden, geschwungenen Stahl seines Jatans direkt auf ihn zu. Rüstem schlug mit der Pistole nach ihm. Er traf sein Opfer an der Schläfe und nutzte dessen Benommenheit, um seinen eigenen Dolch zu zücken, eine Waffe, mit der seine kühnen Vorfahren den serbischen und bulgarischen Rebellen einst die Ohren und Lippen abgeschnitten hatten. Rüstem stieß mit aller Macht zu und empfing dabei von der Waffe des anderen selbst eine Wunde am Unterarm. Mit unbewegter Miene sah er zu, wie sein Gegner zu Boden sank. Noch einmal stieß er mit dem Dolch zu und brachte ihm eine klaffende Wunde in der Hand bei, so dass der andere seine Waffe fallen ließ. Rüstem nahm das Messer, verstaute es sorgsam in seiner Schärpe und beugte sich dann zu dem Angreifer hinunter und riss ihm Tuch und Schleier ab. Er sah einen wirren, schwarzen Haarschopf. Er packte ihn, zwang den vor Schmerz gebeugten Kopf in den Nacken und erblickte ein feines, schön geschnittenes Gesicht mit bösen, schwarzen Augen, unrasierten Wangen und einem prachtvoll schimmernden schwarzen Schnurrbart. Rüstem sah, wie die Lippen sich regten. Orospu Chochu. Rüstem lachte, ich ein Hurensohn, denk nach. Er versetzte dem jungen Mann einen Fußtritt, der ihn auf die Seite warf. Die schmalen Lippen bewegten sich noch einmal, auch wenn die Augen schon trübe vom nahenden Tode waren. »Jehenneme git, Kerata!« »Gehörnt mag ich sein«, antwortete Rüstem. »Aber wenn einer von uns zur Hölle fährt, dann bist du es. Du und meine Frau, die Hure.« Rüstem kam es vor, als sei ein anderer in seinen Leib gefahren, als spreche er dessen Worte und begehe dessen Taten. Er war überrascht, beinahe erschrocken, wie leicht er mit einer so widerwärtigen und schändlichen Sache umging. Er stieß die Tür des Haremliks auf und rief, »Frau, komm heraus und sieh mit an, wie dein Hurenbock stirbt. Das sollst du nicht versäumen.« Er hatte erwartet, dass Tamara zitternd hervorgekrochen kam und war verblüfft, als sie zur Tür herausstürmte, ihn beiseite stieß und sich auf den Leib des Sterbenden warf. »Selim«, rief sie, »Selim, mein Liebling.« »Mein Löwe, was hat er dir angetan? Mein Gott, nicht das, nicht das! Mein Alles, mein Augenlicht!« Sie streichelte Selim die Wange und tupfte mit ihrem Charsaf das Blut und den Schaum ab, die ihm aus dem Munde quollen. Sie stieß verzweifelte, klagende Laute aus. Mit einem Ruck erhob sie sich und stellte sich vor ihren Ehemann hin. Er sah, dass ihre Lippen bebten und dass Tränen ihr über beide Wangen strömten, aber sie schluchzte nicht. Sie nahm ihren Schal ab, und das lange Haar fiel ihr über die Schultern. Sie strich es mit einer Hand zurück und hielt ihm die Kehle hin. »Jetzt töte mich«, sagte sie. Zu seinem eigenen Erstaunen verspürte Rüstem etwas wie Mitleid. Ja, er bewunderte die stolze, aufrechte Art, mit der sie ihr Schicksal annahm. Er sah den Schmerz und den Zorn in ihren Augen. Und wieder sagte er sich, wie schön sie war. Doch der Strudel der Ereignisse hatte ihn längst erfasst, und es gab für ihn keine Möglichkeit mehr, sich ehrenhaft zurückzuziehen. Vor ihm stand eine untreue Frau, und ihr Liebhaber lag sterbend zu ihren Füßen. Er streckte eine Hand aus und packte sie bei den Haaren. »Komm mit«, sagte er, »du sollst eine Gelegenheit haben, Gott um Vergebung zu bitten.« Mit schwerem, unwilligem Herzen, doch mit allen äußeren Zeichen unerschütterlicher Entschlossenheit tat Rüstem Bey, was er tun musste, und zerrte seine Frau an den Haaren zum Maidan. Fast auf der Stelle war eine Menschenmenge versammelt, worauf Rüstem auch gebaut hatte, eine Menge, die aus den niedersten Motiven zusammenlief, aus Gehässigkeit und Neugier. Es war unerhört, wenn ein Ehemann das Haar seiner Frau enthüllte, sie der Schmach und Schande der Öffentlichkeit preisgab. Und eine solche Bloßstellung konnte nur eines bedeuten. Auf dem Maidan verkündete Rüstem Bey mit zitternder Stimme, erschaudernd bei dem Gedanken an das, was geschehen war, und beim Gedanken an das, was nun geschehen würde, »Diese Frau ist meine Frau. Sie ist eine Hure und Ehebrecherin.« Er trat einige Schritt beiseite und sah zu, wie Tamara gelassen wieder ihr Haar unter dem Kopftuch verbarg. Er senkte das Haupt, als sie einfach nur aufblickte, und sagte, »Ich bin schuldig und ich will nicht weiterleben. Tötet mich, wie die Wölfe und Hunde, die ihr seid, an diesem abscheulichen Ort.« Der erste Stein wurde halbherzig geworfen, beinahe im Scherz, und landete vor ihren Füßen. Sie sah ihn an und lächelte. Der zweite kam schon fester und traf sie am Schenkel. Der dritte Stein verfehlte sein Ziel und prallte von den Platanenstämmen ab. Stimmen regten sich nun in der Menge, ein Knurren wie von Tieren, und eine Spirale der Bosheit begann, wie sie sich stets aus dem Nichts erhebt, wo immer Menschen Gelegenheit bekommen, eine Schandtat im Namen einer gerechten Sache zu tun. Frauen, deren Herz sonst voller Liebe und Zärtlichkeit war, hoben nun Steine auf und schleuderten sie unter wildem Kreischen. Kinder, die von ihren Eltern Prügel bekamen, wenn sie Steine nach einem Hund warfen, rangelten um die Steine, die sie auf eine junge Frau werfen konnten. Männer, die es unwürdig gefunden hätten, eine Frau zu schlagen, suchten nun Steine und kläfften wie die Hunde. Gesichter, die sonst still und gutmütig waren, blickten vor Häme verzerrt, und eine brutale Feindseligkeit packte die Menge, die sich immer weiter gegenseitig anfeuerte. Schließlich war es für das einfache Volk eine Genugtuung, wenn sie ein schönes, verwöhntes Spielzeug zerschmettern konnten, das es besser gehabt hatte als sie. Ein großer Pflasterstein traf Tamara am Kopf, und sie ging in die Knie. Leute drängten nach vorn, um die Steine, die schon geworfen waren, ein zweites Mal zu holen, und der Ring schloss sich immer enger. Rüstem Bey saß auf der Einfassung eines Brunnens im Schatten der Platanen, mit dem Rücken zum Geschehen, und spürte, wie sein Herz sich in der Brust zusammenballte wie eine Faust. Er hörte den Mob rufen: »Orospu! Orospu! Orospu!« und er hielt sich die Ohren zu. Vor seinem inneren Auge sah er Tamara am Hochzeitsabend, die Augen feucht vor Unglück, als sie den Kopf abwandte und die Beine spreizte, weil sie wusste, dass es von ihr erwartet wurde. Er erinnerte sich daran, wie sie vor ihm zurückgezuckt war, an ihre Schmerzenslaute und an die Traurigkeit, die danach über ihn gekommen war, daran, dass er sich gewünscht hatte, er könne das Leben eines anderen leben, nicht seines. Die Masse hatte sich nun auf sie geworfen und setzte ihr aus nächster Nähe zu, und diejenigen, die keine Steine mehr fanden, traten stattdessen mit den Füßen. Kinder und alte Frauen drängten sich vor, damit sie anspucken konnten. Tamara, der all diese Wut, die Grausamkeit und der Schmerz seltsam wenig anhaben konnten, träumte von Selim. Niemand bemerkte, wie Imam Abdulhamid Hodja auf seiner prächtigen Stute Nilüfer herangeritten kam, und die Leute begriffen erst, was geschah, als sie rechts und links beiseite gestoßen wurden und die Stute schützend über der gestürzten Ehebrecherin zum Stehen kam. Abdulhamid selbst brüllte die Menge mit solcher Leidenschaft und solcher Überzeugung an, dass sie zurückwich wie von unsichtbaren Händen geschoben. »Wer ist verantwortlich hierfür?« rief er streng. »Wer hat das angeordnet? Zurück! In Gottes Namen, macht Platz!« Rüstem Bey erhob sich bedächtig und kam auf ihn zu. »Ich war das, Effendi. Sie ist meine Frau, und ich habe ihren Liebhaber ertappt, als er aus dem Haremlik kam. Ich habe ihn getötet, und ich übernehme die Verantwortung dafür.« Abdulhamid, hoch zu Rosse, sah ihn finster an, und Rüstem fügte hinzu: »Sie ist eine Ehebrecherin. Sie muss gesteinigt werden.« Der Imam ging nicht darauf ein und wandte sich stattdessen an die Menge. »Kennt ihr nicht das Gesetz?« »Ich kenne es. Ich bin kein Rechtsgelehrter, aber ich kenne das Gesetz.« Er machte eine Pause, dann fuhr er fort: »Das Gesetz sagt...« Er stutzte und blickte in die Gesichter. »Du«, sagte er und zeigte auf Charitos, »tritt vor. Dich habe ich noch nie in der Moschee gesehen. Du bist ein Christ.« Der Vater der lieblichen Philothei trat vor und rückte verlegen seinen Fes zurecht. Der Imam wies mit dem Finger auf weitere Christen, einen nach dem anderen. »Gehorcht ihr den Worten des Propheten Jesus von Nazareth, Friede sei mit ihm, ja oder nein?« Charitos und die anderen Christen murmelten, dass sie das schon täten. »Geht zu eurem Priester«, donnerte Abdulhamid. »Lasst euch von ihm erklären, was der Prophet Jesus gesagt hat, als er das Steinigen einer Ehebrecherin verbot. Fort mit euch! Geht und fragt ihn! Pater Christophoros wird euch erklären, was ihr längst wissen solltet. Geht und versündigt euch nicht weiter!« Verschämt zogen die Christen ab und murmelten untereinander etwas wie: »Für wen hält sich dieser Imam eigentlich?« Und auf dem Meidan ließ Abdulhamid Hodja den Blick in die Runde schweifen und fragte: »Wo sind die vier Zeugen? Wo sind die vier Zeugen, die diese Frau nackt und beim Ehebruch sahen?« Keiner trat vor, außer Rüstem Bey, am ganzen Leibe bebend und verzweifelt bemüht, nicht zu Tamara hinzublicken, wie sie zusammengesunken zwischen den Hufen des Pferdes lag. »Ihr Liebhaber kam Tag für Tag, als Frau verkleidet, bis ich ihm schließlich die Maske abriss. Warst du dabei, wie sie Unzucht trieben?« »Das nicht, aber Rüstem Bey. Ein Mann, der andere des Ehebruchs bezichtigt, ohne dass er selbst Zeuge war, und ohne dass insgesamt vier Zeugen es beschwören, wird zu 8 Peitschenhieben verurteilt. Das ist das Gesetz Gottes, so steht es im Heiligen Koran. Du kannst von Glück sagen, dass dies kein Gericht ist und ich kein Richter bin.« »Ich bin Rüstem Bey. Mich geißelt niemand.« Abdülhamid sah ihn nur mitleidig an und sagte: »Rüstem Effendi, ich kenne dich schon so lange.« Noch Jahre später sollte der Aga über diese Bemerkung nachdenken, aber jetzt brachte er nichts weiter hervor als: »Sie hat ihre Schuld zugegeben, vor allen Leuten hier.« »Das ist wahr«, murmelten die Umstehenden, die mittlerweile von einem Fuß auf den anderen traten und denen es nun vor allem darauf ankam, dem Zorn ihres Vorbeters zu entgehen. Ihr mörderischer Rausch war ganz und gar verflogen. »Wie oft hat sie es gestanden?« »Wir haben es alle gehört«, antwortete Ali, der Schneebringer. »Sie hat es zugegeben.« Und die anderen murmelten ihre Bestätigung. »Wie oft?« Abdülhamid blickte den schweigenden, verlegenen Stadtbewohnern einem nach dem anderen ins Gesicht und dann nickte er wissend. »Das dachte ich mir. Nur ein einziges Mal.« »Manchmal kommt es vor, dass der Kummer eines Menschen so groß ist, dass er sterben will. Und dann wird er manches bereitwillig gestehen. Wenn sie es nicht viermal gestanden hat, dann habt ihr gegen das Gesetz gehandelt. Und ihr werdet eure Strafe dafür erdulden müssen bis zum jüngsten Tag.« Abdülhamid tätschelte Nilüfer am Hals und sie tat einen Schritt zur Seite, so dass Tamara wieder zum Vorschein kam. Der Imam wies hinunter zu ihr. »Seht euch an, was ihr in eurer Dummheit und Grausamkeit getan habt. Wenn sie noch am Leben ist, dann bringt sie zu meiner Frau, sie wird sich um sie kümmern. Und wenn sie tot ist, bringt sie ebenfalls zu ihr, und wir werden sie begraben.« Er wandte sich an den Aga. »Rüstem Bey, du hast eine Wunde am Arm. Du solltest sie verbinden.« Und damit wendete er seine Stute und sprengte davon. Und der grüne Mantel wehte noch in der Ferne, und Nilüfers Glöckchen klimperten. Der Harnisch glitzerte in der Abendsonne, die blauen Perlen schlugen rasselnd aneinander, und die grünen Bänder in ihrer Mähne flatterten, ein Anblick so prachtvoll, dass er nicht recht zu diesem schaurigen Anlass passen wollte. Die Muezzins erklommen die Treppen ihrer Minarette zum Abendruf, und ein paar Leute gingen zu Tamara, die noch immer am Boden lag, beugten sich nieder, um zu helfen. Rüstem Bey ging nach Hause, und er kam sich vor, als sei er selbst der Gesteinigte. »Nichts wird je wieder sein wie früher«, sagte er immer und immer wieder vor sich hin. Die Worte drehten sich in seinem Verstand, und er konnte sie nicht daraus vertreiben. Vor dem Haremlik wälzte er mit dem Fuß den Leichnam Selims auf den Rücken und sah noch einmal, wie schön, wie verwegen dieses junge Gesicht war, selbst im Tode noch, selbst mit den leeren, halbgeschlossenen Augen und den Lippen, die mitten im Atemzug verharrten. Er rief einen Diener, gab ihm eine große Handvoll Münzen und sagte: »Geh und gib dies den Gendarmen und behalte nur eine davon für dich. Sag ihnen, dass in meinem Haus der Leichnam eines Fremden liegt und dass sie kommen sollen und ihn holen.« Rüstem Bey legte die Hand auf die Klinke und sah die armseligen Sandalen, die ihn nun nie wieder am Eintreten hindern würden. Er nahm sie auf, betrachtete den speckigen Abdruck der Füße, die darin gegangen waren, und stellte sie wieder ab. Er öffnete die Tür und ging hinein. Drinnen war es dunkel, aber die Luft war warm und schwer und süß, und man spürte die intimen Rituale, die Aromen und Geheimnisse der Weiblichkeit, die hier eingesperrt gewesen war. Es roch nach Vanille, Rosenwasser, Kaffee und Moschus. Es roch nach Tamara, seiner stolzen, jungen, selbstzerstörerischen Frau. Zum ersten Mal betrachtete er die klaffende Wunde an seinem Unterarm und sah, dass sie noch immer blutete. Nun erst spürte er, wie sehr sie schmerzte und brannte. Er lehnte sich vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt, und schluchzte vor Elend, während die Muezzins von den Minaretten alle in Harmonie miteinander ihr Loblied Gottes sangen. »Gott ist groß, und es gibt keinen Gott außer ihm. Nichts wird je wieder sein wie früher«, sagte Rüstem Bey noch einmal. Eine ganze Stunde lang saß er so da, einsam und mit gebrochenem Herzen. Dann ging er nach draußen und nahm die verräterischen Schuhe. Es war dunkel und kalt geworden, und Rüstem Bey nahm eine Laterne und machte sich auf den Weg durch die Gassen, bis er ans Ende der Stadt kam. Er fand einen Bettler, und mit zitternden Fingern schenkte er ihm die Schuhe. Mustafa Kemal, 5. Weit fort von Eskibatsche, jenseits Antalya, jenseits des Mittelmeers, jenseits der Gestade von Zypern, jenseits Beirut, findet sich Mustafa Kemal, der ausgebildete Infanterieoffizier, mit der unnachahmlichen Logik des Militärs zum 30. Kavallerieregiment versetzt. Damaskus entsetzt und bedrückt ihn. Es ist ein Ort ohne Leben, ohne Vergnügen. Ein Ort, der den ganzen unausweichlichen Weg von der Geburt bis zum Tode hinter verschlossenen Türen und Fensterläden verbringt. Die Stadt ist im Untergang geweiht, im Mittelalter stehen geblieben, verkümmert und gelähmt durch Überkommenes, durch weltfremde Sitten und die absolute Herrschaft der Religion. Die Einheimischen sind Araber, er hat nichts mit ihnen gemein, Freundschaft ist unvorstellbar. Trotzdem sind sie loyale Bürger des Osmanischen Reiches, denn die Engländer haben ihre Chance, den arabischen Nationalismus zu schüren, noch nicht ergriffen. Mustafa Kemal legt zivile Kleider an, damit er in Cafés mit italienischen Eisenbahnarbeitern trinken und den bezaubernden, beflügelnden Klängen der Mandolinen lauschen kann. Er freundet sich mit einem im Exil lebenden türkischen Kaufmann namens Haji Mustafa an, der genau wie Mustafa Kemal für die französische Philosophie schwärmt und wie er noch nie in Frankreich war. Er ist wegen subversiver Tätigkeit von der medizinischen Fakultät der Militärschule verwiesen worden. Im Haus von Haji Mustafa wird ein Geheimbund gegründet. Er heißt Vatan und ist nicht anders als die 100 anderen Geheimgesellschaften, die fast über Nacht überall im Reich entstehen, wo immer es gebildete junge Offiziere gibt, die ihr Land reformieren wollen. Leidenschaftliche, romantische Reden werden gehalten. Mustafa Kemal erinnert seine Mitverschwörer nüchtern daran, dass sie nicht für die Revolution sterben, sondern für sie leben wollen. Mustafa Kemal ist empört über die Unfähigkeit der 5. Armee, zu der sein Regiment gehört. Es ist dort stationiert, um die Einhaltung eines Abkommens mit den stets gefährlichen Drusen zu überwachen, die sich bereit erklärt haben, Steuern zu zahlen, wenn sie dafür vom Militärdienst befreit werden. Die älteren Offiziere wollen nicht, dass die Jüngeren ins Feld ziehen. Und Mustafa Kemal tobt, als sie ihm verwehren, seine Männer zu begleiten. Sie erklären ihm, sein Platz sei im Hauptquartier. Unter Missachtung des Befehls geht er zu seiner Einheit und nimmt sich den Offizier vor, der ihn dort vertritt. Es stellt sich heraus, dass die Patrouillen in Wirklichkeit Raubzüge sind. Unter dem Vorwand der Steuereintreibung werden die Dorfbewohner ausgeplündert und terrorisiert. Die Soldaten bekommen einen Hungersold und selbst den meist erst mit langer Verzögerung und die Einheimischen sind kaum mehr als Banditen. Die eine Seite fordert mehr Steuern, als ihr zusteht, die andere will überhaupt keine Steuern zahlen. Zum ersten Mal zeigt sich Mustafa Kemals Talent zu verwegenen Heldentaten. Er nimmt den Zorn seiner Vorgesetzten in Kauf und weigert sich, die Plünderungen zu dulden. Er verhindert einen Aufstand in einem tscherkessischen Dorf, in dem er das Vertrauen der Bewohner gewinnt. In einem anderen wird ein Major als Geisel genommen und Mustafa Kemal kommt und redet auf die Dörfler ein, bis sie ihn freilassen. Er protestiert gegen die falschen oder übertriebenen Berichte über große Triumphe, die nach Istanbul geschickt werden, und sagt: »Mit Betrug will ich nichts zu tun haben.« Mustafa Kemal, inzwischen zum Scharfschützenbataillon in Jaffa versetzt, ist fest entschlossen, die Revolution in Gang zu bringen. Und mit dem stillschweigenden Einverständnis von Ahmed Bey, dem Kommandanten von Jaffa, setzt er sich nach Saloniki ab. Er reist mit einem falschen Pass, der für Smyrna ausgestellt ist, und ein Freund schmuggelt ihn durch die Kontrolle. Seine Mutter ist entsetzt und fürchtet den Zorn des Sultans. Und Mustafa selbst ist ein wenig enttäuscht, dass der Artilleriegeneral, mit dem er sich verschwören wollte, doch lieber bei der Theorie der Revolution bleibt. Spätestens da kann Mustafa Kemal nicht mehr leugnen, dass er sich einige Schwierigkeiten mit den Militärbehörden eingehandelt hat, denn de facto ist er ein Deserteur. Und so legt er seine Uniform an und geht zum Hauptquartier in Saloniki, wo ein alter Schulfreund, inzwischen Oberst, sitzt, dem er seine missliche Lage gestehen kann. Sie lösen das Dilemma mit einem Antrag auf Genesungsurlaub, den sie so formulieren, als sei Mustafa dort stationiert und nicht in Damaskus. Die List bewährt sich. Und in den folgenden 4 Monaten baut Mustafa in Saloniki eine mazedonische Sektion seines Geheimbundes auf, der sich nun Vaterland und Freiheit nennt. Alle Verschwörer sind besorgt über den rapiden Niedergang des Osmanischen Reiches, die Erstarrung der Politik in der allgegenwärtigen Korruption und die Unfähigkeit auf allen Gebieten. Sie fühlen sich gedemütigt und entehrt durch die Art, wie die Großmächte das Land hintergehen, zersetzen und entmündigen. Die Männer, darunter Mustafas alter Freund, der Dichter Ömer Naci, fordern eine Verfassung. In Mustafa Kemals Überlegungen nimmt die Vorstellung von einem türkischen Staat in gesicherten Grenzen, der alle imperialistischen Ambitionen und die eroberten Gebiete endgültig aufgibt, allmählich Gestalt an. Bei all den Rufen »Griechenland den Griechen«, Juden und Türken raus, oder »Bulgarien den Bulgaren«, Juden und Türken raus, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Türkei den Türken ruft. Später wird Mustafa Kemal verkünden, »Glücklich, wer sagen kann, ich bin Türke«. Und dieser Wahlspruch wird in ganz Anatolien in die Flanken der Berge gemeißelt. Der Satz wird zur Wahrheit, weil er ein Ausspruch von Mustafa Kemal Atatürk ist. Schließlich fällt es den Militärbehörden doch auf, dass Mustafa Kemal nicht da ist, wo er sein soll, und ein Haftbefehl wird ausgestellt. Mustafa erfährt gerade noch rechtzeitig davon und kehrt hastig nach Jaffa zurück, von wo Ahmed Bey ihn in aller Eile nach Beersheba schickt, wo die Armee einen britischen Angriff auf die Hafenstadt Akaba abwehren muss. Der Kommandant berichtet nach Istanbul und stellt es so dar, als sei Kemal schon seit Monaten in Beersheba. Und der Mustafa in Saloniki müsse wohl ein anderer sein. Mustafa wird befördert und hält sich eine Zeit lang aus den Verschwörungen heraus. Am Ende wird er zu seiner großen Freude nach Mazedonien zurückversetzt, wo er eigentlich der 3. Armee zugeteilt ist, sich aber aus welchen Gründen auch immer im Generalstab wiederfindet. Ich bin Philothei. 4. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, kommt Ibrahim heimlich zu mir. Ich sage, was ist, wenn wir erwischt werden? Und er antwortet, ist doch egal. Irgendwann heiraten wir sowieso. Aber das gehört sich nicht, sage ich, und er zuckt nur mit den Schultern. Dabei habe ich solche Angst, dass sie uns erwischen, auch wenn es bis jetzt immer gut gegangen ist. Und wenn unsere Väter eine Vereinbarung getroffen haben und meine Mutter schon überlegt, was alles in die Aussteuer kommt und wir schon angefangen haben, Decken zu besticken. Jetzt bist du 12, sagt er. Da bist du alt genug zum Heiraten. Und ich sage, aber du noch nicht. Und er antwortet nichts darauf. Er nimmt einfach nur meine Hand und blickt mir fest in die Augen. Und ich kann sehen, wie schwarz seine Augen sind und dass ein Feuer in ihnen brennt. Und es ist ein Gefühl, als ob es in meinem Bauch summt. Und dann drückt er den Rücken meiner Hand zuerst an seine Brust und dann an seine Stirn, danach an seine Lippen und schließlich, bevor er geht, noch einmal an sein Herz. Aische erinnert sich an Tamara. Also froh war ich nicht. Ihr könnt euch vorstellen, wie mir zumute war, als mein Ältester mich nach draußen rief. »Sieh dir an, was Baba da schon wieder angerichtet hat«, rief er. Und ich ging hinaus, und da standen Mohammed, der Blutegelsammler, und Ali, der Schneebringer, mit Alis Esel, und auf dem Esel hatten sie etwas, was ich zuerst für ein Bündel Lumpen hielt. Und als ich näher hinsah, sah ich, dass es ein Menschenleib war, wenn man sich das vorstellt. Da stehen sie also, begrüßen mich und nicken eifrig mit dem Kopf und bringen mir eine ganze Eselsladung Ärger, ohne dass mein lieber Mann mich auch nur mit einem Wort darauf vorbereitet hatte. Er war im Kaffeehaus und rauchte eine Wasserpfeife und spielte eine Partie Tavla mit Ali mit der gebrochenen Nase, musste sich erst einmal beruhigen nach all der Schimpferei und der Aufregung auf dem Maidan, von der ich natürlich erst später erfuhr, weil ich ja anders als die meisten nicht dabei gewesen war. So sagt also Mohammed zu mir, Friede sei mit dir, Aische, Hanim Effendi. Wir bringen dir die Ehebrecherin. Nicht zu fassen. Ehebrecherin, fragte ich. Was denn für eine Ehebrecherin? Was soll ich mit einer Ehebrecherin? Worauf Ali sagt, Aische Hanim Effendi, dein Mann Abdulhamid Hodscha selbst war es, der uns auftrug, sie herzubringen, damit sie versorgt werden kann. Ich sage tatsächlich. Und beide nicken sie mit dem Kopfe und ich frage, und was für eine Ehebrecherin ist das? Das werde ich ja wohl noch erfahren dürfen. Und sie antworten, es ist Tamara Hanim, die Frau von Rüstem Bey. So stehe ich also da, blähe meine Backen und lächle Ali und Muhammad an, auch wenn ich im Innersten mein Schicksal und meinen Mann und Rüstem Bey und seine sündige Frau verfluche und ich sage, dann solltet ihr sie vielleicht hereinbringen und zu den Tieren ins Stroh legen. Tja, glücklich war ich nicht. Ich dachte bei mir, ich hoffe nur, dieser Mann, den ich da habe, Friede sei mit ihm, schneidet sich in den Finger, so dass ich Salz und Essig hineinträufeln kann und Zitronensaft, damit es ordentlich brennt. Und ich hoffe, dass Nilüfer ihm auf die Zehen tritt, bis sie blau sind. Und da höre ich auch schon die Hufe. Abdulhamid kehrt auf Nilüfer zurück und schwingt sich aus dem Sattel. Er merkt, wie ich ihn ansehe, und wendet eilig den Blick ab, denn er sieht, dass ich nicht gerade gut auf ihn zu sprechen bin und er einen gepfefferten Pilaf riskiert. Er hebt die Hand, als wolle er mich zum Schweigen bringen, und ich sage, »Willkommen daheim«, mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Abdulhamid fragt, »Ist sie am Leben?« Und ich antworte, »Woher soll ich das wissen? Ich habe noch nicht nachgesehen. Und warum würde wohl ein Ehemann wollen, dass seine eigene Frau sich an einer Hure die Hände schmutzig macht?« Und Abdulhamid fragt, »Wo hast du sie gelassen?« Und als ich nicht antworte, sagt er, »Frau, sieh dich vor. Denn wenn du sie nicht versorgst, dann muss ich es selber tun, und ein Mann wird sich von einer Hure eher zu Schandtaten verführen lassen als eine jungfräuliche Tochter. Und natürlich ist es ein Scherz, denn alle wissen, was für ein Heiliger er ist, und ich antworte, ich habe auch so schon genug zu tun mit Brotbacken und Feldarbeit und Weben. Und noch einmal hebt er die Hand und sagt, meine Tulpe. So hat er mich immer genannt. Seine Tulpe. Und das hat immer seine Wirkung getan, und das wusste er auch, möge er im Paradiese weilen. Und ich bin ja auch schon unterwegs in den Stall und kümmere mich um Tamara. Ich knie mich also hin und sehe gleich, dass sie noch lebt und dass ihr die Tränen nur so aus beiden Augen strömen. Und ich habe nie zuvor und nie wieder jemanden so weinen sehen, ohne ein einziges Schluchzen, einfach nur die Tränen, die hinabrinnen, als hätten sie überhaupt nichts mit ihr zu tun. Und ich wische ihr mit dem Ärmel die Wangen ab, und da erweicht mein Herz, und wollt ihr wissen, warum? Weil ich so viel Kummer in diesem jungen Gesicht sehe, dass ich es nicht ertragen kann. Und als Abdulhamid von der Tür her ruft, ist sie am Leben, bringe ich die Antwort kaum heraus. Ihr wisst ja, wie weich ich bin. Und ich flüstere Tamara zu. Ich hole heißes Wasser. Und ich gehe nach draußen und nach oben und rufe meine Töchter, damit sie mir helfen. Bevor wir anfangen, sage ich, Bismillah al-Rahman al-Rahim, nur um sicher zu gehen, dass Gott auch nichts dagegen hat. Und Haseki bringt einen Strohsack nach unten und die anderen zwei folgen mit Lampen und dem heißen Wasser und Schnüren und Vorhängen, mit der wir ihr ein Gelass bauen können, damit sie nicht dauernd Nilüfer ansehen muss und die anderen sie von draußen nicht begaffen können, ganz besonders Abdulhamid nicht. Und dann kleiden wir sie aus, denn wir wissen ja, dass die Leute sie getreten und mit Steinen beworfen haben. Und sie liegt einfach nur da. Und noch immer rinnen die Tränen. Und als sie ausgezogen da liegt, bricht mir das Herz. Denn außer der großen Wunde am Kopf hat sie noch gebrochene Rippen und ein gebrochenes Schlüsselbein und kann kaum noch atmen. Und jedes Mal, wenn wir sie bewegen, wimmert sie wie ein Hund. Wir wuschen sie und säuberten ihre Wunden mit Raki. und dann richteten wir das Schlüsselbein so gut wir konnten. Aber was uns mehr als alles andere schockierte, was uns die Köpfe schütteln und uns Gedanken über die Menschen in unserem Städtchen machen ließ, so dass es mich dann später weniger als die meisten überraschte, was sie einander antaten, das waren die Tritte, die sie ihr versetzt hatten, als sie im Staub des Maidan lag. Alle diese Fußtritte hatten sie an den Brüsten und in den Unterleib getroffen. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich widerwärtig. Tamaras Zuflucht. Abdulhamid Hodja hockte auf einem niedrigen Schemel. Hinter ihm die geräuschvoll kauende Nilüfer, vor ihm die Vorhänge um Tamaras Krankenlager. Von Zeit zu Zeit knabberte das Pferd an dem wollenen Umhang, den er um die Schultern trug, und er schubste Nilüfers Kopf mit ein paar sanft tadelnden Worten beiseite. Seit dem Abend der Steinigung hatte er Tamaras Gesicht nicht mehr gesehen, und er hatte beschlossen, dass er es auch besser dabei beließ. Nicht, weil er fand, dass Frauen sich unbedingt verschleiern sollten. Auf dem Land war es nicht üblich, weil sie da nicht hätten arbeiten können. Und die Frauen, die sich in dieser kleinen Stadt verhüllten, taten es nur aus Eitelkeit, um zu zeigen, dass sie ein müßiges Leben führen konnten. Abdulhamid wusste also sehr wohl, wie das Gesicht einer Frau aussah, allzeit gerahmt von einem praktischen Kopftuch, das die Haare vor Staub schützte und dafür sorgte, dass sie etwas Besonderes blieben, das nur der eigene Ehemann zu sehen bekam. Der Imam mied den Anblick von Tamaras Gesicht, weil ihre Schönheit in ihm den Wunsch weckte, sie zu berühren, und weil ihre unsäglich traurigen Augen ihn selbst mit einer verstörenden Traurigkeit erfüllten. Außerdem war sie nicht älter als seine Tochter Haseki, und im Licht der jüngsten Ereignisse war auch das etwas, das ihm Sorgen machte. »Ich hoffe, es geht dir besser, Tamara Hanım Efendi«, sagte er. »Du hättest sie nicht aufhalten sollen.« »Man sollte sich niemals wünschen, die guten Taten anderer ungeschehen zu machen«, parierte Abdulhamid erleichtert darüber, dass er ins Allgemeine ausweichen konnte. »Was für ein Leben kann ich jetzt noch führen?« »Das habe ich mich auch schon gefragt«, gestand Abdulhamid. »Wenn ich zu meiner Familie zurückkehre, bringen sie mich um«, sagte Tamara leise. »Für mich gibt es kein Leben mehr.« Abdulhamid erschrak. »So etwas Schreckliches darfst du nicht sagen.« In der Zwischenzeit hatte Aisha ihre eigenen Vorstellungen darüber entwickelt, wie es mit Tamara weitergehen sollte. Sie war bestimmt nicht hartherzig. Aber die Pflege der gefallenen Frau war eine große Last für sie. Schließlich gab es noch so viel anderes zu tun, und die Mittel waren knapp. Nicht, dass sie Tamara unbedingt aus dem Weg haben wollte. Sie wollte nur zu ihrem normalen Tagesablauf zurückkehren, und es war schwer, die Fassung zu bewahren, wenn die Leute in der Stadt sich die Mäuler zerrissen, mit dem Finger auf sie zeigten und hinter vorgehaltener Hand witzelten, demnächst werde der Hodja Tamara zu seiner Nebenfrau machen oder sie gegen Geld fremden Männern überlassen. Aisha bahnte sich einen Weg durch die engen, chaotischen Gassen bis zur Rückseite von Polyxenis Haus. Sie und Aisha waren schon ihr Leben lang Freundinnen. Die beiden Frauen umarmten sich, tauschten die üblichen vergnüglichen Nichtigkeiten aus, die solche Treffen stets begleiten, selbst wenn sie fast täglich stattfinden, und gingen ins Haus. Seufzend und lachend ließen sie sich auf den Divans nieder, knackten Pistazien und Melonenkerne, schnippten die Schalen ins Feuer und tätschelten dem halben Dutzend Kinder die Wangen. Aisha nahm Philothei in die Arme und drückte sie so fest an sich, dass die Kleine das Gesicht verzog. »Du bist ein Dreckspatz, meine Tulpe«, tadelte Aisha gutmütig und traktierte das schmutzige Gesichtchen gnadenlos mit der Daumenspitze. »Überall muss sie ihre Nase reinstecken«, klagte Polyxeni. »Nichts als Ärger hat man mit ihr. Sie ist so hübsch, wirklich. Ich habe noch nie so ein hübsches Kind gesehen.« »Alle sagen das«, stimmte Polyxeni zu. »Das liegt daran, dass sie auf ihre Mutter kommt.« Polyxeni setzte eine selbstzufriedene Miene auf und warf sich zum Spaß stolz in die Brust. Lachend tätschelte Aisha die Hand ihrer Freundin. »Wie ich höre, ist der kleine Ibrahim in sie verliebt«, sagte Aisha. Sie kniff Philothei in die Wange und verkündete, »unsere Prinzessin hat einen Verehrer.« »Der arme Kerl«, Er ist völlig vernarrt in sie, er folgt ihr auf Schritt und Tritt, treu wie ein Schatten. Süß. Vielleicht heiraten sie eines Tages. Ein Husten riss Aische aus ihren Betrachtungen und rief ihr in Erinnerung, dass Polyxenis Urgroßvater Sokrates in seiner Ecke saß, unerschütterlich wie ein Fels und nur zu einem einzigen Gedankengang fähig. »Ich bin 94, wisst ihr«, hob er mit gebrochener, zittriger Stimme an und ließ die Gebetsperlen durch die knochigen Finger gleiten. Und dann kehrte er zurück in die Dämmerwelt seiner sich endlos im Kreise drehenden Erinnerungen. Von draußen kam ein ohrenbetäubender Lärm aus Vogelstimmen, der unmöglich von Vögeln stammen konnte, und Aische hob die Augenbrauen. Polyxeni machte eine Handbewegung in Richtung Fenster, so dass ihre Armreifen klimperten und sagte, »Das sind mir Magic und Karatavuk mit ihren Vogelflöten.« »Das sind mir schon zwei«, lachte Aische. »Mimetschik in seinem roten Hemd, der hält sich für ein Rotkehlchen, und Karatavuk im schwarzen Hemd tut, als wäre er eine Amsel.« »Wie geht es der Ehebrecherin?« fragte Polyxeni ganz unvermittelt. »Habt ihr sie bald wieder auf den Beinen? Ich muss schon sagen, für mich bist du eine Heilige. Ich meine, was soll denn jetzt mit ihr geschehen?« »Es gibt nur einen einzigen Ort für sie«, antwortete Aische. »Aber ich weiß nicht, ob sie das schon begriffen hat.« »Was für ein Schicksal, aber sie hat es nicht besser verdient.« »Sie ist keine schlechte Frau«, sagte Aische. »Keine schlechte Frau, nach allem, was sie getan hat.« »Ich wollte sagen, es steckt keine Bosheit in ihr, aber du hast schon recht. Es bleibt ihr keine andere Wahl, und der Gedanke, dass ich ihr das beibringen muss, macht mir Angst.« Polyxeni machte einen Schmollmund. »Na, ich würde doch denken, dass sie davon selbst draufkommt.« »Inshallah«, sagte Aische hoffnungsvoll, und dann fügte sie hinzu, »sag, könntest du etwas für mich tun, nur ein kleiner Gefallen? Wenn du mich fragen willst, ob ich mich um diese Hure kümmere, das ist zu viel. Ich will sie nicht anrühren. Aber nein. Du sollst eure Jungfrau Maria Panagia um einen Gefallen für mich bitten. Hier ist das Geld.« Sie suchte in ihrer Schärpe und holte ein paar Paras hervor. »Kauf eine Kerze und zünde sie für mich an und küsse das Bild und bitte die Panagia, dass sie Tamara Hanim bald wieder gesund macht, damit ich wieder mein altes Leben zurückbekomme, unter uns gesagt. Und das darfst du niemandem weitererzählen. Es würde mich umbringen, wenn die anderen das wüssten. Es macht mir Sorgen, dass Abdulhamid so viel mit ihr redet. Ich kann sie lachen hören. Und das beunruhigt mich. So erobert eine Frau das Herz eines Mannes. Sie braucht ihm nur das Gefühl zu geben, dass er sie gut unterhält.« »Ach, diese Männer«, rief Polyxeni. »Was muss Gott die Ehefrauen gehasst haben?« Sie nahm die wenigen Münzen und legte sie auf den Tisch neben die Schale mit den Pistazien. »Ich will die Panagia gern darum bitten«, sagte sie. 14 Tage darauf, an einem Freitag, trat Aische mit Tamara aus Nilüfers Stall. Tamara war unsicher auf den Beinen, wankte ebenso sehr vor Verzweiflung und Vorahnung dessen, was kommen musste, wie von den Folgen ihrer Verletzungen. Aber sie wusste, dass sie keine andere Wahl hatte und ließ zu, dass Aische sie am Ellbogen nahm und führte. Aische schaute weder rechts noch links, kümmerte sich nicht darum, wie alle starrten, mit dem Finger zeigten, Bemerkungen machten. Wo immer sie gingen, ließen die Leute ihre Arbeit liegen und sahen sie an. Sobald sie und Tamara vorüber waren, folgten sie ihnen nach. Und schließlich führten sie einen Zug aus fast der gesamten Einwohnerschaft an, wie bei einem Begräbnis. Die beiden Frauen und die schweigende Menge zogen durch die Straße der Armenier, über den Maidan, wo die alten Männer unter den Platanen auf den Gevatter Tod warteten, an dem Brunnen vorüber, auf dessen Rand Rüstem Bey gesessen hatte, mit dem Rücken zum Platz, als die Menge seine Frau gesteinigt hatte, vorbei an der Moschee mit den zwei Minaretten, wo Abdulhamid Hodja Vorbeter war, vorbei an dem Schutzdach, unter dem Iskenders Töpferscheibe stand, an der kleineren unter den christlichen Kirchen, wo die Eule im Gebälk wohnte, an dem Beinhaus, das die mit Wein genetzten Gebeine der christlichen Toten beherbergte, und dann um eine jähe Biegung der Straße, wo ein letztes, einzelnes Haus mit flachem Dach stand, an dessen Fassade Kletterrosen rankten und dessen Fenstergitter das dunkle Hausinnere verbargen. Dort, vor dem Bordell, blieb Aische stehen und klopfte an die schwere Tür. In der Tür gab es auf Augenhöhe ein winziges schmiedeeisernes Gitter und dahinter öffnete sich knarzend eine Klappe. Ein schwerer Duft aus Tabak und Ambra, aus Olibanum, Zitronenöl, Moschus und Patchouli wehte ihr entgegen. Und ein paar großer, trauriger, grauer Augen, dunkel mit Kajal umrahmt, erschien. »Willkommen«, sagte eine tiefe Stimme. »Ich bringe Tamara Hanim«, sagte Aisha voller Bedauern, und ein henna-geschmückter Finger winkte sie zu dem Gitter heran. Tamara kam näher, stützte sich mit einer Hand an der Tür ab, versuchte das Herz, das ihr bis zum Halse pochte, nicht zu hören, und blickte flehend in die mitleidigen grauen Augen. »Was suchst du, Schwester?« fragte die tiefe Stimme. »Zuflucht«, flüsterte Tamara. Die Prostituierte stieß einen Seufzer aus und sagte, »Schwester, wir haben dich schon erwartet.« Ich bin Philothay. 5. Ich bin beim Hortasammeln viel zu weit ins Feld gegangen, und um diese Jahreszeit wächst ja sowieso so gut wie nichts, und ich war so mit Suchen beschäftigt, dass ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, wo ich war. Und plötzlich bekam ich es mit der Angst zu tun, denn da war ein Geräusch, und ich dachte, das ist vielleicht Markala oder sonst ein Dämon, weil die ja mit Vorliebe an solche verlassenen Orte gehen, aber es war nur Ibrahim. Und ich musste mich auf einen Stein setzen, so sehr hatte ich mich erschrocken, weil ich dachte, es ist ein Dämon, und ich war in meinen Gedanken ganz bei den Dämonen, denn es war der Tag nach dem Erscheinungsfest, und wir hatten Sifotis gerade erst verbrannt und mit ihm allen Schmutz und alles Übel. Sie hatten das Seil von der Tür beim Haus meines Vaters bis zum Haus von Iskender gespannt und die Katze in den Krug gesteckt und sie mitten an das Seil gehängt. Und dann zündeten sie am einen Ende das Feuer aus Dorngestrüpp und Zweigen an, und als das Seil verbrannt war, stürzte der Krug herunter und zerbrach. Die Katze lief davon, und so sind wir Sifotis losgeworden. Und alle sangen und tanzten um die Glut, und dann gingen die Männer damit von Haus zu Haus, und in jedes Haus und jeden Stall kam ein wenig von dem Rauch. Und dann sammelten die Männer Geschenke, und Ibrahim kam mit ihnen zu unserem Haus, und sie bliesen den Rauch hinein, und irgendwie hatte es geschafft und mich an die Brust gefasst, als keiner hinsah. Und ich wäre beinahe ohnmächtig geworden vor Schreck, weil ich mir ausgemalt habe, was für eine Schande das gewesen wäre, wenn es jemand gesehen hätte. Und als er dann am Tag nach dem Erscheinungsfest draußen bei den Felsen auftauchte, wandte ich mich ab und wollte nicht mit ihm reden. Aber als er aufgab und fortging, tat es mir auch wieder leid, und ich kletterte bis ganz nach oben, wo ich ihm nachsehen konnte. Und dann drehte er sich um und sah mich und ertappte mich dabei, und ich war verlegen. Aber er hob nur die Hand mit dieser kleinen Geste, die er immer macht, und ging seines Weges. Geschichten von der Reise nach Smyrna. Im Mai kann das Wetter herrlich sein, aber manchmal ist es tagsüber auch schon zu heiß und auf den Straßen bildet sich ein feiner weißer Staub, der dem Reisenden in Augen- und Nasenlöcher dringt. Im März regnet es noch viel und die Nächte sind kalt. Schlammlöcher mit rotem und grauem Morast machen die Straßen unwegsam. Im April aber sind die Tage hell und mild. Die Regenschauer sanfter, so dass Rüstem Beys Ankündigung, er wolle mit einer bewaffneten Eskorte nach Smyrna, in die berühmte Stadt der Ungläubigen, reisen, viele auf den Gedanken brachte, sie könnten sich die Gelegenheit zunutze machen und unter seinem Schutz reisen. Damals waren die Provinzen voll von Abenteurern und Herumtreibern aller Art, die meisten Deserteure. Die Intrigen der Großmächte und die uralten Konflikte auf dem Balkan hatten den osmanischen Staat vom einen kostspieligen, blutigen und demoralisierenden Krieg in den nächsten gestürzt. Wer zum Militärdienst eingezogen wurde, musste für eine unbestimmte Zahl von Jahren an unwirtlichen und gefährlichen Orten dienen, meist hunderte von Meilen von der Heimat entfernt, während die Frauen zu Hause mit dem verzweifelten Versuch, Haus und Hof allein zu bewirtschaften, ihre Gesundheit ruinierten. Also wimmelten die wilden Ebenen Anatoliens von Gesetzlosen, von denen die meisten das Handwerk der Brutalität sehr gut beherrschten und die allesamt von Raub und Diebstahl lebten. Auch wenn die Polizei und gelegentliche Militäraktionen aus Konstantinopel ihnen nach Kräften zusetzten, waren die großen Straßen dennoch gefährlich für einzelne Reisende, so dass viele, als sie hörten, dass Rüstem Bey für das Frühjahr eine Reise nach Smyrna plante, sich auf lange aufgeschobene Projekte und Unternehmungen besannen. Rüstem Bey erzählte niemandem, was der Grund für seine Reise war. Es war nicht die Art von Welt, in der Menschen jedermann ihre Herzen öffnen. Und der Aga hatte ohne dies niemanden, dem er vertrauen konnte. Aber die Wahrheit war, dass Rüstem Bey eine Frau suchte. Die kurze Zeit mit Tamara ließ ihn erahnen, was es zwischen einem Mann und einer Frau geben konnte. Und sein Herz, sein Magen, seine Lenden und seine Kehle sehnten sich nach etwas, das er nicht einmal sich selbst beschreiben konnte. Er war auf der Suche nach jemandem, mit dem er verschmelzen konnte, und hatte sich eingeredet, er müsse nur eine tscherkessische Geliebte finden, eine amüsante musikalische Person mit roten Lippen und heller Haut, versiert und leidenschaftlich in Fragen der körperlichen Liebe, dann würde sein Leben sich von Grund auf verändern. Nach Smyrna reiste er, um dort mehrere Uhren, lacklederne Schuhe, eine schwarze Hose, einen eleganten Gehrock und einen neuen roten Fes zu kaufen. Von Smyrna wollte er den Zug nach Konstantinopel nehmen, und dort wollte er nicht wie ein Würdenträger aus der Provinz auftreten mit Pluderhosen und waffenstrotzender Weste und Schärpe. In der Hauptstadt würde er sich wie ein durch und durch moderner Mann kleiden, den Schnurrbart elegant gestutzt, und er würde zurückkehren mit einer schönen Frau an seiner Seite, einer Frau, die seines Standes würdig war und die als einzige im Bezirk jederzeit wissen würde, wie spät es war. An diesem Morgen herrschte schon in aller Frühe lebhaftes Treiben auf dem Maidan, wo sich die Reisenden mit Tieren, Proviant und Bettzeug versammelten. Obwohl mager und sehnig von Gestalt, wollte Iskender, der Töpfer, die Reise zu Fuß unternehmen, genau wie Mohammed, der Blutegelsammler, der allerdings mit Ali, dem Schneebringer, übereingekommen war, dass er seinen Vorrat an Blutegeln gegen einen kleinen Anteil an den Einnahmen auf dessen Esel transportieren konnte. Ali hatte es nicht weit zum allgemeinen Treffpunkt, denn er hauste mit seiner Familie im geräumigen Inneren einer hohlen Platane auf dem Platz, und seine Wohnung hatte mittlerweile sogar einen überdachten Anbau und eine richtige Tür. Levon der Schlaue, der armenische Arzneikundige und einer der gerissensten Kaufleute der Stadt, kam mit 3 Kamelen, bepackt mit Waren, die er im Zuge von 50 kleinen, doch wohl kalkulierten Geschäften den Winter über zusammengetragen hatte und die er jetzt gegen Arzneien, Schönheitsmittel und Aphrodisiaka eintauschen wollte. Die Karawane bestand aus vielleicht 20 Personen. Beim Aufbruch redeten noch alle munter durcheinander, aber nach einer Stunde mühsamen Weges wurde die Stimmung der Reisenden gedrückter. Einige hielten die Augen gesenkt, als hofften sie, auf dem Boden eine Münze zu entdecken. Andere ließen den Blick schweifen, als hätten sie in der Ferne das Taurusgebirge oder blassroten Mohn oder einen Kapernbusch entdeckt, der erstmals in voller Blüte stand. Alle warfen Rüstem Bey von Zeit zu Zeit verstohlene Blicke zu, denn mittlerweile waren die meisten Männer beider Religionen im Bordell gewesen und hatten der verstoßenen Ehefrau des Agas einen Besuch abgestattet. Angeblich ließ Tamara sich nur bei geschlossenen Läden berühren. Und man munkelte, wer sie besitze, fühle sich wie in einem Traum, in dem man verzweifelt nach etwas sucht und doch nicht weiß, was es ist. Hinterher könne man den leeren Blick ihrer glänzenden Augen in der Dunkelheit nicht vergessen. Und der Gedanke an ihre Einsamkeit und ihr Schweigen hinterlasse eine unbestimmbare Sehnsucht und Traurigkeit. Wie sich herausstellte, hatte der Umgang mit der Ehefrau des Agas niemandem sonderlich viel Vergnügen bereitet. Alle fragten sich, ob er wusste, was vorging, ob er davon gehört hatte, dass die Männer Schlange standen, um diesen reglosen, gleichgültigen Körper zu besitzen, und welche Gefühle dieses Wissen in seiner stolzen Brust wohl ausgelöst hatte. Mustafa Kemal, 6. Weit fort von Eskibatsche, jenseits des Dodekanes und jenseits des Ägäischen Meers, schreiben wir inzwischen das Jahr 1907 und Mustafa Kemal ist zurück in seiner Heimatstadt Saloniki. Zu seinem Ärger und seiner Enttäuschung muss er feststellen, dass er durch sein Exil in Damaskus die Chance verpasst hat, zum Anführer der Revolution zu werden. Eine neue Gruppierung ist entstanden, das Komitee für Einheit und Fortschritt, in dem Leute wie Talat Bey, Jamal und Ali Fethi sitzen. Sie treffen sich heimlich wie eine Freimaurerloge, leisten Schwüre auf Schwert und Koran, und es wird nicht mehr lange dauern, bis man sie Jungtürken nennt. Sie trauen Mustafa Kemal nicht recht, auch wenn sie seine Gesellschaft für Vaterland und Freiheit in die neue Vereinigung aufnehmen. Er bleibt vom Zentrum der Macht ausgeschlossen und wird stattdessen zur Sicherung der mazedonischen Eisenbahnen abkommandiert. Der Sultan schickt 2 Strafexpeditionen gegen das Komitee für Einheit und Fortschritt und der Kommandant der ersten wird angeschossen. Der Anführer der zweiten sucht offenbar den Ausgleich, aber sein Gegner ist ein junger und schneidiger Major, der lieber seine Männer in die Berge führt, statt in Istanbul zu verhandeln. Dies ist Enver, dem bald darauf ein weiterer Offizier folgt, ein erfahrener Partisan. Endlich wird die Revolution ausgerufen und der Sultan schickt Truppen. Doch die schließen sich den Revolutionären an. Der Sultan wird gezwungen, die liberale Verfassung von 1876 wieder einzusetzen. Der Schmucke Enver tritt auf den Balkon des Hotels Olymp und verkündet eine neue Doktrin, die er Osmanismus nennt. In Zukunft soll es keine Privilegien für bestimmte ethnische oder religiöse Gruppen mehr geben, sondern alle sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben. In Saloniki herrscht Hochstimmung. Rabbis und Imams umarmen einander. Politische Gefangene verlassen blinzelnd vom ungewohnten Licht ihre Kerker. Leichen von Spitzeln des Sultans liegen auf der Straße und die Leute spucken sie an. Enver ist genau die Art von Mann, die Kemal nicht ausstehen kann. Außerdem ist Kemal neidisch, dass er die Führung übernommen hat und so erfolgreich dabei ist, denn er ist überzeugt, selbst der bessere Mann zu sein. Die Revolution ist eine unausgegorene Sache. Sie hat keine Ideale, kein Ziel, außer der Wiederherstellung des Reiches in seiner einstigen Größe. Die Revolutionäre unterschätzen die Macht und den Reiz des neuen Nationalismus. Die Christen sind alles andere als begeistert, dass sie als freie Bürger des Osmanischen Reiches jetzt auch Militärdienst leisten dürfen. Und bald müssen die Jungtürken feststellen, dass sie den Zerfall des Reiches beschleunigt haben, statt ihn aufzuhalten. Bulgarien erklärt sich für unabhängig. Kreta verkündet seinen Anschluss an Griechenland. Österreich annektiert widerrechtlich Bosnien und die Herzegowina und setzt damit die Kette von Ereignissen in Gang, die für ein ganzes Jahrhundert die Geschichte Europas aus der Bahn werfen sollen. Mustafa Kemal sieht all dieses Chaos und ist mehr als nur verstimmt. Im Café Kristall, im Café zum Weißen Turm, im Café Olymp klagt er sein Leid laut und bitter den Offizierskollegen. Das Komitee für Einheit und Fortschritt beschließt, ihn nach Tripolis zu schicken, wo lokale Zwistigkeiten zu schlichten sind, und widerstrebend bricht Kemal auf. Unterwegs macht er Station auf Sizilien und die Kinder dort bombardieren ihn mit Zitronenschalen und machen sich über seinen osmanischen Fes lustig. Mit einem Schlag begreift er, dass der Fes geradezu der Inbegriff all dessen ist, was das Reich in den Augen der Ausländer lächerlich macht. Und von da an hasst er ihn. Später als Herrscher über die Türkei wird er in einem Anfall von Intoleranz das Tragen dieser Kopfbedeckung verbieten. Mustafa Kemal erfüllt seine Mission mit Bravour und kehrt triumphierend nach Saloniki zurück, nur um zu erfahren, dass die Revolution gescheitert ist. Die Demütigung Levons des Armeniers. Seit dem Jahr 1189 nach muslimischer Zeitrechnung, was dem Jahr 1774 im christlichen Kalender entspricht, hatte das Zarenreich eine Politik der religiösen Säuberung verfolgt, wann immer es sich neu eroberte Territorien einverleibte. Auf der Krim, im Kaukasus, in der Südukraine, in Aserbaidschan, in Kars und Ardahan und Las verübten die Russen ihre Massaker an der muslimischen Bevölkerung und vertrieben sie und überschwemmten das Osmanische Reich mit Flüchtlingsströmen, mehr Einwanderern, als es aufnehmen konnte. Unmöglich zu zählen, wie viele den Tod fanden. unmöglich, sich die Grausamkeiten dieses Mordens vorzustellen. Es war ein Völkermord über Generationen, doch anders als der berühmte des Zweiten Weltkriegs ist er heute vergessen, weil er weder damals noch später die Patronage der Propagandisten errang. Keine Mahnmale sind errichtet worden. Keine Gedenktage stehen in unseren Kalendern, keine Gottesdienste werden gehalten, keine selbstgefälligen Lippenbekenntnisse lange nach der Zeit verkündet. An die Stelle der ermordeten Bevölkerung setzten die Russen christliche Siedler mit Vorliebe slawischen Ursprungs. Doch wenn keine Slawen zur Verfügung standen, waren auch Ukrainer oder Armenier gut genug. Es wundert nicht, dass orthodoxe Armenier, auch wenn es ihnen zum Nachteil gereichen sollte, oft von ihrem Glauben dazu verleitet wurden, sich auf die Seite Russlands gegen ihre osmanischen Brüder zu schlagen. Und viele traten in die Armee des Zaren ein. So spülten die Fluten des Krieges Armenier, die glaubten, ihr Glück zu machen, in die Territorien, deren muslimische Bevölkerung eben erst ermordet oder vertrieben war. Und es wundert ebenfalls nicht, dass für osmanische Ohren Armenier bald ein Synonym für Verräter war, was für die Hunderttausende von Armeniern, die überall im Reich Seite an Seite mit Osmanen anderer Völker und Konfessionen lebten, die den Unterschied zwischen solchen und solchen Armeniern nicht sahen und nun die Fäuste ballten, ganz egal, ob ein bestimmter Armenier Katholik oder Protestant oder ein treuer Anhänger des Sultans war, das Leben mühsam und gefährlich machte. Es geschah an einem Tag des Jahres 1331 nach islamischem Kalender, 1912 nach christlichem, dem Jahr, in dem Griechenland, Bulgarien und Serbien das Osmanische Reich in der Hoffnung attackierten, sich Gebiete einzuverleiben und Glaubensbrüder zu befreien, dass Drosulas Vater Konstantinos aus Versehen auf dem Maidan von Levon, dem Armenier, angerempelt wurde. Dieser hatte die Augen zusammengekniffen gegen die Sonne, den Blick zum Himmel erhoben, wo hoch über dem Westen der Stadt ein Geier kreiste, und hatte in seiner Unachtsamkeit Konstantinos, der ihm entgegenkam, an der Schulter gestreift. Konstantinos war ein stadtbekannter und unverbesserlicher Säufer, der jeden Tag mit einem mörderischen Kater begann und jeden spuckend in der Gosse beendete. An diesem heißen Vormittag hämmerte der Kopfschmerz schlimmer denn je in seinem Schädel, und er rieb sich die Augen und schnitt Grimassen in der Hoffnung, dass die Qual davon ein wenig nachließ. Der Schweiß lief ihm in Strömen, als hätte er Fieber, und er war unsicher auf den Beinen. Immer wieder verschwamm ihm alles vor den Augen, und sein Verstand schien dumpf und weit fort, als steuere er seinen Körper über eine Reihe von Hebeln. Der Stoß, den Levon ihm versetzte, war deshalb umso empfindlicher und brachte ihn noch weiter aus dem Gleichgewicht, und unwillkürlich ging er zum Angriff über. »Heidi, Heidi, Heidi!« brüllte er und versetzte dem Armenier einen Stoß vor die Brust, so dass dieser zurückwich. »Scheißkerl! Was bildest du dir ein, Drecksau?« Levon, wegen seiner Gerissenheit als Geschäftsmann oft Levon der Schlaue genannt, war Apotheker und Kaufmann und hatte in seinem Leben schon manche Gemeinheit einstecken müssen, aber noch nie hatte ihm jemand Gewalt angetan. Er war damals gerade erst 32 Jahre alt und hatte drei hübsche Töchter, von denen alle prophezeiten, dass sie einmal große Schönheiten würden. Da er in seinen Geschäften häufig nach Smyrna reiste, hielt er sich, genau wie Rüstem Bey, für einen durch und durch modernen Mann. In seiner äußeren Erscheinung gab es nichts, was den Armenier verraten hätte, und er pflegte Umgang mit den Honoratioren der Stadt. Er war jedoch nicht im Mindesten vorbereitet auf den Angriff eines wütenden Trunkenboldes, den ein stechender Kopfschmerz zum Jähzorn trieb. Zunächst war er einfach nur verblüfft und stand mit offenem Munde da. Er murmelte etwas, doch das stachelte Konstantinos nur zum nächsten Hieb auf. »Schwein! Armenier, Verräterschwein!« Als Levon sich aufrichten wollte, versetzte der Betrunkene ihm einen Tritt, und die Leute auf dem Platz liefen zusammen, angelockt von der Aussicht auf eine Prügelei. Konstantinos schrie weiter seine Beschimpfungen und spuckte den Armenier an. »Schwein! Dreckskerl!« Wäre einer der angeseheneren Männer auf dem Maidan gewesen oder hätten die beiden Gendarmen wie meistens bei ihrem Spiel gesessen, dann hätte höchstwahrscheinlich jemand den Säufer von seinem Opfer fortgezerrt und ihn tüchtig ausgescholten. Aber es war keine Autoritätsperson in der Nähe. Und die, die nun zusammenliefen, hatten an solchen Vorfällen ihren Spaß, gerade wenn jemand, der wohlhabender oder klüger war als sie, das Opfer war. Es war nicht einer darunter, der Levon nicht geholfen hätte, hätte er ihn verletzt am Straßenrand gefunden, aber in der Masse war jeder einzelne von ihnen nicht besser als eine Hyäne. So kam es, dass eine lachende, gröhlende Menschenmenge den zu Tode Erschrockenen umringte und den Angreifer anfeuerte, der weiter trat und spuckte. »Weiter, Konstantin, gib's ihm!« rief Velette, der Fette, und andere stimmten in seine begeisterten Rufe ein. Leute wie Stamos, der Vogelfänger, Mohammed, der Blutegelsammler, Iskender, der Töpfer, Ali mit der gebrochenen Nase, Cheritos, der Vater von Philothei und Mehmetschik, und noch ein paar andere, die gerade auf dem Platz gewesen waren. Die Frauen waren nicht besser, und Aische, Polixeni und Aisches Tochter Haseki drängten sich zwischen den Männern hindurch nach vorn und johlten begeistert mit. Angefeuert von der Masse, von seinem eigenen Schmerz und seiner Wut, trat Konstantinos nun dem am Boden Liegenden in die Rippen. Instinktiv krümmte Levon sich zusammen wie ein Fötus und verschränkte schützend die Arme vor der Brust. »Tritt ihn! Tritt ihn!« schrien die Frauen wie ein Chor trunkener Mänaden. »Dreckschwein! Verräter! Armenischer Hurensohn!« zischte Konstantinos und trat rhythmisch wie ein Tänzer mit dem rechten Fuß auf die zusammengekrümmt am Boden liegende Gestalt ein. Konstantinos holte weit aus, und alle verstummten. Es war klar, dass der nächste Tritt mit solcher Wucht kommen würde, dass er den Kopf des Mannes zerschmetterte. Der Punkt war gekommen, an dem das Spiel in mörderischen Ernst umschlug. Keiner brachte ein Wort hervor, keiner rührte sich. Minutenlang schien die Zeit stillzustehen. Und Konstantinos stand da mit einem Fuß in der Luft, schwankte ein wenig hin und her, während die Untat in seiner Vorstellung Gestalt annahm. Der Verwundete stieß ein Wimmern aus. Und dann kamen von dem Häuflein elend am Boden schwach, doch klar und deutlich die Worte: »Ich bin ein treuer Bürger des Osmanischen Reiches. Lang lebe der Sultan Padischach. Ich bin Osmane. Lang lebe der Sultan. Lang lebe das Reich.« Zögernd ließ Konstantinos den Fuß sinken und setzte ihn wieder neben den anderen. Dann riss er sich zusammen, so gut er das in seinem Zustand konnte, und torkelte mit wichtiger Miene davon in Richtung St. Nikolauskirche. Iskender, der Töpfer, beugte sich nieder und berührte Levon, den Armenier, sanft. Einfältig fragte er: »Levon Effendi, alles in Ordnung?« Stöhnend, langsam und unter Schmerzen raffte Levon sich auf. Er war mit weißem Staub bedeckt und seine vornehmen Kleider waren zerknittert und zerrissen. Ali mit der gebrochenen Nase hob den Fes des Mannes auf und bürstete ihn mit den Fingern ab. Dann reichte er ihn ihm. Levon hatte solche Schmerzen in der Seite, dass er, wenn er aufrecht stand, kaum atmen konnte. Aber er zwang sich dazu und blickte die Umstehenden an, auf deren Gesichter nun Sorge und Mitleid spielten, wo Augenblicke zuvor nur bösartige Freude gewesen war. Einen langen Moment lang herrschte Schweigen. Dann sagte Levon leise, doch mit großer Würde: »Schande über euch. Ihr solltet euch schämen, allesamt.« Und damit wandte er sich ab und machte sich mühsam auf den Weg ins armenische Viertel. Ich bin Philothei. 6. Einmal, als ich noch ziemlich klein war, beschlossen wir, am Tag des Schutzheiligen meines Vaters ein Fest zu feiern. Und weil es ein gutes Jahr gewesen war, wollten wir einen Widder opfern. Mein Vater kaufte also einen großen Karaman-Widder, denn das war die Rasse, die wir alle am liebsten hatten, weil sie so viel Speck auf den Hüften hat. Und das waren die Böcke, aus denen wir mit Honig die Speise für die Panagia kochten. Es war ein wunderschöner Widder, und wir wuschen ihn und schmückten ihn mit Bändern und Blumen, und ich steckte meine Hand in seine Wolle, und sie fühlte sich so warm und weich an, und ich hatte ihn lieb. Am Vorabend wetzte mein Vater das Messer, und meine Mutter und ich gingen in die Kirche und putzten sie, bis kein Körnchen Staub mehr zu sehen war und alles blitzte vor Sauberkeit. Am Morgen musste mein kleiner Bruder Mimetschik, der eigentlich Nikos hieß, den Widder in die Kirche führen und ihn am Tor anbinden. Aber der Widder war störrisch und es war schwere Arbeit und alle lachten darüber, wie er sich abmühte. Aber am Ende gelang es ihm doch und die Zuschauer klatschten Beifall. Und dann kam Pater Christophoros und las dem Widder etwas aus dem Evangelium vor und segnete ihn. Dann, als die Zeit der Lobpreisung kam, band mein Vater den Widder los und führte ihn dreimal um den Altar und drehte ihn so, dass sein Kopf nach Osten wies. Und dann wurde der Opferstein unter den Hals des Widders gestellt und mit dem Messer machte mein Vater dreimal das Kreuzeszeichen an seinem Hals. Und das jagte mir einen solchen Schrecken ein, dass ich mir die Hände vors Gesicht hielt und nur durch die Finger zusah. Und dann sagte mein Vater, »Möge es Gott wohlgefällig sein.« Und ich sah, wie er dem Tier die Kehle durchschnitt. Das Blut floss in die Opferschale und der Widder zuckte ein paar Mal und Pater Christophoros ließ den Weihrauchkessel über ihm pendeln, denn Weihrauch macht die Toten glücklich und dann würde der Widder uns vergeben. Als ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und als er zuckte, musste ich weinen, denn ich hatte den Widder lieb gehabt. Und meine Mutter schimpfte, weil ich mich so anstellte, wo es doch nur ein Schaf war. Aber ich war ganz außer mir und später habe ich meinen eigenen Vater geschlagen, so wütend war ich, aber zum Glück hat er nur gelacht. Dann schmückten sich alle mit Blumen und wir Kinder bekamen Zweige mit Obst daran. Und der Patrikos ging an der Spitze unseres Zuges und gab bekannt, dass ein Festmahl gefeiert würde. Und wir gingen hinunter zum Maidan und ich saß mit meinem Bruder Mimetschik auf dem Maidan, wo unser Opfertier gebraten wurde. Und ich weinte noch immer und wollte mit keinem reden und die Leute sagten, sie hat ein weiches Herz, die Kleine. Und wie schön sie ist mit ihrem Blumenschmuck. Und als der Braten und der Reis aufgetragen wurden und alle glücklich waren, lief mir das Wasser im Munde zusammen. Aber ich wollte nichts essen. Und alle lachten darüber und schließlich flüsterte mein Bruder mir ins Ohr, »Wenn du nichts von dem Opfer isst, wird jemand sterben.« Und ich fragte, »Wer?« Und er flüsterte, »Ibrahim.« Und ich glaubte ihm nicht, aber ganz sicher war ich mir auch nicht. Und so aß ich doch von dem Fleisch, denn meine Sorge um Ibrahim war noch größer als die Sorge um das Schaf. Und erst danach gestand mir Mimetschik, dass es gelogen war. Und zur Rache steckte ich ihm einen toten Käfer in seinen Reis, und da war es schon dunkel. Und er aß ihn mit, und erst am Weihnachtstag bat ich meinen Vater Charitos um Verzeihung dafür, dass ich ihn geschlagen habe. Eines Tages möchte ich diese Geschichte Ibrahim erzählen. Mustafa Kemal, 7. Sein eigener Polizist. Die Bemühungen der Jungtürken, mit denen sie Korruption und Vetternwirtschaft beseitigen und das Erziehungs- und Militärwesen modernisieren wollten, verlaufen allesamt im Sande. Da die Macht der Gewohnheit, der Opportunismus der Glücksritter, die Loyalität des Blutes erweisen sich als stärker. Die überwältigende Mehrzahl der Bevölkerung ist stockkonservativ. Und für sie ist und bleibt der Sultan Oberhaupt aller Muslime, Abglanz Gottes auf Erden. Gegen ihn aufzubegehren, kommt Gotteslästerung gleich. Die Arbeit der neuen Behörden wird untergraben. Auf die Treue der Beamtenschaft ist kein Verlass. Das einzige Ideal, das die Deputierten im neuen Parlament, Türken, Griechen, Araber, Juden, Serben, Armenier, Bulgaren und Walachen hochhalten, sind die eigenen Stammesinteressen. In der Armee rumort es, denn die aus dem Mannschaftsstand beförderten Offiziere sehen, dass sie kaum Aufstiegschancen haben. Einheiten, deren Loyalität nicht mehr gesichert scheint, werden in die Provinz geschickt und umso aufsässiger werden sie. Im April 1909 meutern die Truppen, denen, weil sie als loyal galten, die Sicherheit Istanbuls anvertraut war. Sie erhalten Zulauf von islamischen Studenten und Lehrern und mit Sprechchören, »Wir fordern das göttliche Gesetz, marschieren Sie auf das Parlament und töten einen Marineoffizier und zwei Politiker im Glauben, es seien Regierungsmitglieder.« Von Saloniki entsenden die Jungtürken Soldaten, unter ihnen Mustafa Kemal als Kommandant einer Division, und der Aufstand wird niedergeschlagen. Der Sultan wird abgesetzt und sein zaghafter, fügsamer Bruder tritt nach 30 Jahren Hausarrest ans Licht und wird an seiner Stelle auf den Thron gesetzt. 80 Konterrevolutionäre werden aufgehängt, darunter der Anführer des muslimischen Aufstandes, aber auch der Unglückliche, der für den Sultan den Tabak mischte. In Adana ruft der heißblütige, alles andere als christliche Erzbischof Musek seine Brüder auf, zu den Waffen zu greifen und die Muslime zu töten. Und im Gegenschlag wird die Stadt niedergebrannt. 20.000 Armenier und 2.000 Muslime finden den Tod. Gemal Pascha erscheint und sorgt für Ruhe, lässt 47 Muslime und einen Armenier hinrichten. Mustafa Kemal kommt immer mehr zu der Überzeugung, dass es besser ist, die Armee aus der Politik herauszuhalten. Er fordert, dass die Mitglieder des Komitees für Einheit und Fortschritt sich entscheiden sollen, ob sie Politiker sein wollen oder Soldaten. Und im letzteren Falle sollen sie sich jeder politischen Aktivität enthalten. Damit macht er sich bei den politisch agierenden Offizieren, dem stattlichen und ehrsamen Enver Pascha etwa, nicht beliebt. Mustafa Kemal soll beseitigt werden. Aber er ahnt, was der junge Mann vorhat, der eine Unterredung mit ihm wünscht, und legt einen Revolver vor sich auf den Tisch. Dieser Revolver zusammen mit seiner nüchternen Beredsamkeit beeindrucken den jungen Mann so sehr, dass er seinen Auftrag verrät und sich auf Mustafas Seite schlägt. In einer finsteren Nacht duckt sich Mustafa Kemal in einen Hauseingang, als er spürt, dass er verfolgt wird, und zückt seinen Revolver. Der Verfolger ist Enver Paschas Onkel. »Ich bin mein eigener Polizist«, sagt Kemal stolz. Die tscherkessische Geliebte. 1. Es heißt, damals habe man in den Straßen von Istanbul 70 verschiedene Sprachen hören können. Im gewaltigen Osmanischen Reich, auch wenn es noch so geschwächt und zusammengeschmolzen war, war es alltäglich geworden, dass Griechen in Ägypten lebten, Perser sich in Arabien niederließen, Albaner sich mit Slawen vermischten. Christen und Muslime aller erdenklichen Glaubensrichtungen, Juden, Aleviten, Anhänger des Zarathustra und des Pfauenengels lebten in den unwahrscheinlichsten Mischungen und an den unwahrscheinlichsten Orten Seite an Seite. Es gab muslimische Griechen, katholische Armenier, arabische Christen und serbische Juden. Istanbul war die Narbe dieses Rats mit der holprigen Felge. Und auch wenn es damals niemand wissen konnte, sollte dieser Hexenkessel dies Babylon zum Vorläufer und Vorbild des Lebens in allen großen Metropolen der Welt ein Jahrhundert später werden. Auch wenn Istanbul selbst, so paradox das war, sein kosmopolitisches Flair bis dahin längst verloren hatte. Vielleicht würde das bunte Leben eines Tages zurückkehren, wenn es nur dem neuen Jahrhundert gelang, den mörderischen Götzen des Nationalismus vom Sockel zu stürzen, den hohlen Patriotismus der moralisch Verkümmerten ein für allemal zu überwinden. Zu der Zeit, als Rüstem Bey dort eintraf, war Istanbul noch der letzte lebende Nachfahr von Konstantinopel und Byzanz. Denn mochten auch Namen und Herrscher gekommen und gegangen sein, waren doch die Einrichtungen, die Sitten und Gebräuche stets gleich geblieben. Das erste Mal tauchte er zwangsläufig in dies bunte, brodelnde Chaos ein, als er am Bahnhof anlangte, einem großzügigen Geschenk der Deutschen, deren Kaiser sich zum Beschützer der Muslime aller Länder erklärt hatte, das, wie bei diesem Ursprung nicht anders zu erwarten, mit seinen wehrhaften Türmen eher wie eine Festung aussah. Als er von Menschengewühl und Stimmengewirr umtost auf dem Bahnsteig wartete, bis die Diener sein Gepäck ausgeladen hatten, überlegte er, ob er wohl im Begriff war, sich zum Narren zu machen. Die ganze Unternehmung kam ihm mit einem Mal wie ein einziger Unsinn vor, und er wurde das Gefühl nicht los, dass ein grundsätzlicher Denkfehler an der Sache war und dass er nur einfach nicht darauf kam. Aber er wusste, wie starrköpfig er war und dass er, wenn er einmal eine Entscheidung gefällt hatte, auch dazu stehen würde. Um jene Zeit gab es etwa 180 Khane in Istanbul, von wohltätigen Muslimen gestiftete Herbergen, wo man mit seinem eigenen Bettzeug anreisen und in Frieden im Obergeschoss schlafen konnte, während die Pferde in den Ställen darunter versorgt waren. Manche waren berühmt, der Valide-Khan und der Yeni-Khan etwa mit ihren von Bäumen beschatteten, von Springbrunnen gekühlten Innenhöfen und den feuersicheren Lagerräumen für die Waren der Kaufleute. Doch selbst die kleinsten waren freundlich und sauber. Rüstem schickte einen Diener aus und ließ einen der vielen umherlungernden Laufburschen holen, der sie sogleich zum nächstgelegenen Khan führen sollte, denn es war schon beinahe dunkel. Einen anderen Diener ließ er 4 Lastenträger für ihr Gepäck anheuern. Er beschloss, dass er nach so vielen Stunden unbequemer Zugfahrt keine Sänfte für sich mieten würde. Es würde ihm gut tun, wenn er sich die Beine vertrat. Und so dauerte es nicht lange, bis Rüstem Bey es sich in einem Zimmer mit Blick auf einen friedlichen Innenhof, erfüllt vom sanften Plätschern eines Brunnens und vom süßen Duft der Feigen, gemütlich machen konnte. Die tscherkessische Geliebte 2. Die streunenden Hunde der Stadt heulten sich in dieser Nacht die Seele aus dem Hals. Aber Rüstem Bey schlief trotzdem gut. Und in aller Frühe setzte er sich am nächsten Morgen zu einem Frühstück aus Brot, Honig, Joghurt, Oliven und süßem Kaffee nieder. Dann machte er sich, da es Freitag war, auf den Weg zur Moschee. Man konnte ihn beim besten Willen nicht als fromm bezeichnen. Und er nahm es nicht gerade genau mit seinen religiösen Pflichten, doch wie bei vielen, die in einem Glauben groß geworden sind, war es ein natürlicher Impuls, in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Entscheidung, auch den Beistand Gottes zu suchen. Draußen auf den Stufen der Moschee blieb er stehen. Einen Moment lang sah er der Menschenmenge zu, die Männer allesamt im roten Fes mit schwarzer Quaste, was ihn an die Mohnblumen in den Weizenfeldern daheim erinnerte, in der Zeit, bevor sie ihre tiefrote Farbe verloren. Ein Grüppchen Mevlevi-Derwische kam vorbei, in ihre weiten Umhänge gehüllt und mit Mützen, die wie Grabsteine aussahen. Ein Hamal folgte, einen gusseisernen Kessel auf dem Kopf. Eine Jüdin wurde in einer Sänfte vorübergetragen, die Kabine mit Perlmutt und Elfenbein verziert. Hinter ihr kam ein Schreiber, Federn und Papier unter dem Arm und auf der Wange einen unbemerkten Tintenfleck wie eine Narbe. Eine gemischte Pilgergesellschaft aus Christen und Muslimen brach eben nach Ephesus auf, zum Schrein der Jungfrau Maria. Zwei Zigeunerfrauen, kleine Kinder im Bündel auf dem Rücken, hatten jede ein Kapuzineräffchen an der Hand. Ein beleibter orthodoxer Priester kam schwitzend hinter einem Trupp Beduinen in weißen Gewändern daher. Dann folgte ein griechischer Kaufmann in goldener Weste, der Seite an Seite mit einem italienischen Händler ritt und auf Französisch mit ihm feilschte. Vier weitere Träger brachten ein totes Kamel, das dürr und trostlos von zwei Stangen auf ihren Schultern hing, und ein fünfter folgte und ächzte unter einer schwarzen Blechtruhe. Den rosa Seidensonnenschirm in der Hand trippelte zierlich die Frau eines europäischen Gesandten vorbei, flankiert von vier schwarzen Dienerinnen und einem grotesken Eunuchen aus Äthiopien. Ein Grüppchen Malteser-Nonnen kicherte und tuschelte, als sie Medizinschachteln in den Händen vorüberzogen, und ein Häuflein Perser beäugte argwöhnisch einen Trupp Albaner, ganz in Weiß und bewaffnet bis an die Zähne. Das war der Alltag in Istanbul, und keiner der Vorüberkommenden fand etwas Ungewöhnliches dabei. Rüstem Bey bahnte sich einen Weg durch die hastende und drängende Menge. Er steckte kleine Münzen in die Hände und Turbane von Bettlern und Krüppeln, die ihre Gebrechen mit bemerkenswerter Fantasie zur Schau stellten und von denen immer wieder neue ihn am Vorankommen hinderten, und arbeitete sich wieder zum Bahnhof vor, denn vom Anleger dort wollte er ein Boot über den Bosporus nehmen. Auf dem Wege würde er im Kahn noch zwei Diener holen, denn er wollte seinen ersten Ausflug nach Galata machen, wohin sich kein Fremder, der bei Sinnen war, so tapfer und stark er auch sein mochte, ohne einen Leibwächter wagte. Ein Ort so berüchtigt, dass sie sogar zu Hause in Eskibatsche davon gehört hatten. Kaum waren sie die Leiter zum Kai am anderen Ufer hinaufgeklettert, da waren Rüstem Bey und seine Diener auch schon von einer Horde zerlumpter Gassenjungen umringt. Ungefähr 15 schmutzige, rotznasige Zigeunerkinder fielen über sie her wie ein Schwarm Dohlen über einen Kadaver, bettelten um Münzen und boten ihre Dienste an. Rüstem Bey hielt seinen Geldbeutel gut fest und suchte dann in dem Dickicht der ausgestreckten Hände ein Gesicht aus, das ihm offen und ehrlich vorkam. Schließlich wies er auf eines. »Du«, sagte er. Der Auserwählte, ein Junge von 12 Jahren mit selbstsicherem Auftreten, das zerschlissene Hemd mit Bindfaden notdürftig geflickt, führte sie vom Hafen fort. Die tscherkessische Geliebte 3. Der Zigeunerjunge führte sie durch eine enge Gasse und wies wortlos auf eine Tür, die etwas tiefer lag als die Straße. Rüstem Bey betrachtete das Haus und sah, dass zwar die Wände pockennarbig waren, gezeichnet von etwas, das wie Einschusslöcher aussah, dass es sich jedoch in besserem Zustand als die umliegenden befand. Ein Moschusduft ging von ihm aus. und aus dem Inneren erklangen die angenehmen Laute einer Ud. Er hörte eine junge Frau lachen, dann ein metallenes Klirren von etwas, das zu Boden fiel. Wortlos streckte der Junge ihm eine schmutzige Hand entgegen, Handfläche nach oben, und Rüstem Bey legte eine Münze hinein. »Warte hier«, sagte er, »ich brauche dich als Führer für den Rückweg.« An der Tür war ein Klopfer in Gestalt einer kleinen Hand, die eine Kugel hielt, und ein wenig beklommen hob er ihn. Die Klappe hinter dem Türgitter öffnete sich, und ein paar schwarze Augen, dick mit Kajal geschminkt, spähte hinaus. »Wer ist da?« fragte eine seltsam gepresste Stimme. »Ich habe viel zu tun, ich kann meine Zeit nicht vergeuden.« »Ich komme wegen einer bestimmten Sache«, sagte Rüstem Bey und spürte, wie seine Wangen sich röteten. Die Augen musterten ihn einen Moment lang, dann sagte die seltsame Stimme, »Besser, du kommst herein.« Der Riegel wurde zurückgezogen und Rüstem Bey trug seinen Dienern und dem Zigeunerjungen auf, sich nicht von der Stelle zu rühren. Er ging die Treppe hinunter und hielt dabei seinen neuen Fes fest, damit er ihn sich nicht am Türsturz vom Kopfe stieß, und fand sich in einem überraschend gut eingerichteten Raum, an dessen Wänden schwere Teppiche von beachtlicher Qualität hingen. Rüstem Bey zog seine Stiefel aus und stellte sie ordentlich neben die Treppe, neben drei Paaren zierlicher Ziegenlederpantoffeln und einem weiteren Paar, das daneben geradezu gigantisch aussah. Dieses Paar gehörte zweifellos der Person, die er vor sich hatte. Sie war von unbestimmtem Geschlecht, außerordentlich groß und dünn, in ein besticktes Gewand in Grün und Scharlachrot gehüllt und trug einen riesigen weißen Turban, vorn von einer emaillierten Goldbrosche in Gestalt eines Pfauen zusammengehalten. Das Gesicht war bleich, doch kräftig geschminkt. Die schmalen Lippen leuchtend rot bemalt, damit sie voller wirken sollten, als sie in Wirklichkeit waren. Die Augenbrauen waren gezupft, doch erste Stoppeln zeigten, wo sie nachwuchsen. Was Rüstem Bey besonders auffiel, war der äußerst große und deutlich hervorstehende Adamsapfel, der ganz und gar nicht zu jemandem passte, der sich solche Mühe gab, so feminin wie nur irgend möglich zu wirken. »Nimm Platz«, sagte die Person, die sich als Cardelaine vorstellte. »Ich hüpf nur eben nach drin und sag den Mädels Bescheid.« Bei ihrer Rückkehr stand sie einen Moment lang da und betrachtete ihren Gast, die Hände verschränkt, die Lippen gespitzt. Eine der vier Zimmerwände war nur vorgetäuscht, und hinter den Wandbehängen lauschten drei Frauen, unterdrückten ihr Kichern, flüsterten aufgeregt miteinander und beobachteten durch drei strategische Ritzen zwischen den Teppichen den Gast. Cardelaine ließ sich mit einer gekonnt dramatischen Bewegung auf einen Divan sinken und lächelte Rüstem Bey verführerisch an. »Erzähl mir etwas von dir. Du bist ein reicher Mann, hoffe ich. Ich gebe meine Mädels niemals in ärmliche Verhältnisse. Nichts liegt mir mehr am Herzen als ihr Wohlergehen. Man gewinnt sie so lieb, sie sind ja wie Töchter für mich und es bräche mir das Herz, wirklich, es bräche mir das Herz, wenn ich eine von ihnen in der Gosse enden sehe oder Gott verhüte es gar im Bordell.« »Ich habe weite Ländereien«, antwortete Rüstem Bey, den die Erwähnung des Bordells verlegen machte. »Ich habe eine große Dienerschaft und gebe vielen in meiner Stadt Arbeit.« Er überlegte, dann fügte er hinzu, »in meinem Haus gibt es viele Uhren.« »Und wo liegt deine Stadt, mein Aga?« »Jenseits von Smyrna. Die nächste größere Stadt ist Telmessos, aber meine Stadt ist groß genug. Wir haben alles, was wir brauchen.« In diesem Augenblick erschien wie aus dem Nichts eine junge schwarze Frau mit einem Tablett, auf dem zwei kleine Gläser Kaffee standen. Sie stellte sie auf das Tischchen zwischen den beiden und verschwand genauso lautlos wieder, wie sie gekommen war. »Wer war das?« fragte Rüstem Bey und wies mit dem Kinn in die Richtung, in die das Mädchen entschwunden war. »Eins von meinen Mädels. Aber nun sage, was genau versprichst du dir von diesem Besuch?« Rüstem Bey errötete, griff nach seinem Kaffeeglas und antwortete, ohne dabei Cardelaine anzusehen, »Ich habe viel Gutes über die tscherkessischen Frauen gehört.« Das schwarze Mädchen machte hinter dem Vorhang einen Schmollmund. So ein Pech, flüsterte sie. Dann wird er mich nicht wollen, dabei ist er so süß. Er ist zu ernst, flüsterte die Araberin. Ein Mann muss lustig sein. Aber wie schön er ist, flüsterte das ebenholzschwarze Mädchen mit der Seidenhaut. Tscherkessische Frauen, bestätigte Cardeline. Runde Gesichter, bleich wie der Mond. Er ist so ernsthaft, flüsterte das arabische Mädchen hinter dem Teppich. Mit einem Seufzer hauchte das hellhäutige Mädchen. Ich glaube, das wäre genau der Richtige für mich. Er sieht so gut aus. Du bist ein Glückskind, flüsterte die Schwarze. Wenn er mich nimmt. Dir kann doch keiner widerstehen, sagte die Araberin. Die Hellhäutige schnitt eine Grimasse. Der letzte war eine Katastrophe. Wenn der mich wiederfindet, bringe ich mich um. Cardeline nippte noch einmal an ihrem Kaffee, setzte eine vertrauliche Miene auf und sagte, »Wie der Zufall es will, habe ich eine Tscherkessin.« »Das ist ja dreist«, zischte die Schwarze. »So eine traurige Geschichte«, seufzte Cardeline. »Hör sich das einer an«, flüsterte die Araberin. »Ihr Vater war ein Bandit, ein berüchtigter Räuber, und du weißt ja, wie tscherkessische Räuber sind. Sie behalten ihre Söhne und machen Briganten daraus. Und die Töchter geben sie fort und lassen sie bei fremden Leuten groß werden. Wenn sie dann alt genug zum Heiraten sind, kommen sie und holen sie wieder. Tja. Und in diesem Fall wurde der Bandit von den Gendarmen erschossen und keiner kam je zurück zu der armen kleinen Leila.« »Leila?« fragte die Helle. »So heiße ich jetzt?« »Na, du kannst dich doch nicht weiter Johanna nennen, wenn du jetzt Tscherkessin bist«, flüsterte die Araberin. »Die arme kleine Leila«, fuhr Cardeline schmachtend fort, »duftend wie eine Rose, verführerisch wie der Honig von Pontus.« »Großartig«, hauchte das schwarze Mädchen. Rüstem Bey spürte einen wohligen, wenn auch verwirrenden Schwindel, eine trunkene Heiterkeit. »Kann ich die junge Frau sehen?« fragte er. Cardeline beugte sich vor und berührte sein Knie mit der Hand. »Wenn du sie nackt sehen könntest.« »Wäre das möglich?« fragte Rüstem Bey und wunderte sich über sich selbst. Sogleich überwältigte ihn die Scham und er blickte sich um, ob ihn noch jemand gehört hatte. Stärker als seine Scham war jedoch seine Begierde. Und noch stärker war der vernünftige Gedanke, dass er, wenn er schon eine enorme Summe Geldes an diese geschwätzige Person unbestimmten Geschlechts zahlte, sich wenigstens vergewissern sollte, dass die Ware den Preis auch wert war. Hinter dem Vorhang murmelte die Hellhäutige mit dem schwarzen Haar einen Fluch. »Himmel, wie ich das hasse, und nie lässt sie mir genug Zeit.« Sie stahl sich davon, so leise sie konnte, und die beiden anderen tauschten übermütig wissende Blicke. »Nun, es ist so, dass Leila in ihrem Zimmer gern ihre Kleider ablegt«, sagte Cardeline, hob eine Augenbraue und schüttelte vielsagend den Kopf. »Und zufällig weiß ich auch, wo es eine kleine Spalte zwischen den Wandbehängen gibt.« Sie nahm Rüstem Bey an der Hand und er ließ sich ohne Widerstand führen. Er stolperte ihr nach, hielt noch immer ihre knochigen Finger und gleich darauf fand er sich höchst unbequem vornübergebeugt durch ein Astloch in eine schwach erleuchtete, doch prachtvoll eingerichtete Kammer blicken. Drinnen sah er den marmorweißen Körper einer nackten jungen Frau, die auf ihren Kissen ausgestreckt lag und allem Anschein nach ganz mit dem Kämmen ihres langen, schimmernd schwarzen Haares beschäftigt war. Von Zeit zu Zeit zog sie geziert an einer äußerst dünnen Zigarette, die sie mit einer kleinen, ziselierten Silberzange griff. Die Bewegungen der jungen Frau waren sinnlich, und Rüstem sah die runden, vollen Brüste, die sanfte Wölbung des Bauches, dessen Nabel mit einem silbergefassten, blutroten Granatstein geschmückt war, den elegant geschwungenen Nacken, die sinnlichen Formen der Schenkel. Der Atem stockte ihm. Nie hatte er seine Ehefrau Tamara so nackt gesehen. Im Grunde hatte er sie nie nackt gesehen. Nie ging ihm auf, und er konnte nur darüber staunen, dass es ihm erst jetzt aufging. Hatte er wirklich begriffen, wie schön eine Frau war und wie fremdartig diese Schönheit, anders als alles andere? Es versetzte ihm einen Stich ins Herz, als er überlegte, ob Tamara wohl genauso schön gewesen war. Was er spürte, war die beunruhigende Gegenwart des Heiligen. Er trat zurück von der Wand und ging schweigend wieder ins Vorzimmer. »Setz dich«, sagte Cardelin, und Rüstem Bey setzte sich. »Ich habe gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen«, sagte er kleinlaut und zerknirscht. »Du Ärmster«, schnurrte Cardelin, halb mitleidig, halb spöttisch. Sie fand es immer höchst ermüdend, wenn Skrupel und Erziehung der Schönheit und dem guten Leben in die Quere kamen, aber bei Rüstem Bey spürte sie, dass seine Verwirrung echt war. Rüstem Bey blickte besorgt. »Sie ist doch Jungfrau.« Cardelin lächelte nachsichtig. »Aber natürlich ist sie Jungfrau, mein Aga. Sie ist so jungfräulich wie an dem Tag, an dem sie zur Welt kam. Ich habe ihr alles erklärt, was sie wissen muss, und das, wenn ich so sagen darf, in allen Einzelheiten. Aber selbst Erfahrung gemacht hat sie noch nicht.« Johanna, die zukünftige Leila, war noch immer nackt wieder zu den beiden anderen Mädchen hinter dem Wandteppich gestoßen, und die Araberin flüsterte ihr ins Ohr: »Hast du schon gehört, du bist wieder Jungfrau?« Johanna kniff die Lippen zusammen und legte den Kopf schief. »Schon wieder«, sagte sie. »Wahre Wunder, die unsere Cardelin mit ihrem Hühnerblut wirkt.« »Und für wie viel verkaufst du sie?« fragte Rüstem Bey. Cardelin war sichtlich entrüstet. »Ich verkaufe niemanden. Das Geld ist meine Entschädigung für die Zeit und Mühe, die ich in ihre Ausbildung, ihre Kleider, ihre Ernährung und so weiter gesteckt habe. Natürlich muss es so viel sein, dass ich genug habe, um das nächste Mädchen bei mir aufzunehmen und wieder von vorn zu beginnen.« Cardelin machte eine bedeutungsvolle Pause, und dann fuhr sie recht hastig fort. »Im Falle von Leila, die in jeder Hinsicht eine Ausnahme ist, beträgt meine Entschädigung 60.000 Piaster.« Rüstem Bey zuckte zusammen. 60.000 Piaster sind weit mehr, als ich mitgebracht habe.« »Wenn du ihr gefällst, könnte ich mit dem Preis heruntergehen«, sagte Cardelin. »Entschuldige mich für ein paar Minuten.« Mit großer Würde erhob sie sich und schritt aus dem Raum, als sei sie gekränkt von Rüstem Bays kleinlicher Knauserigkeit. Cardelin, Johanna und die beiden anderen Mädchen hielten Kriegsrat in der Küche. »Was haltet ihr von ihm?« fragte Cardelin. »Ein Prachtexemplar«, schwärmte die Negerin. »Du hast ein Glück.« »Er sieht gut aus«, stimmte Johanna zu. »Und seine Kleider sind vornehm, und er hat einen lustigen Akzent. So süß. Ob sie alle so reden im Süden?« »Die entscheidende Frage ist, meinst du, es würde dir Freude machen, ihm zu gefallen zu sein?« fragte Cardelin, und Johanna lächelte kokett. »Ich glaube schon. Für ein Weilchen jedenfalls, du kennst mich ja.« »Nicht, dass du schon wieder davonläufst und mir einen Haufen Ärger machst«, sagte Cardelin mit spöttischem Tadel. »Was für ein Durcheinander, Hals über Kopf die Wohnung zu wechseln. Zweimal, ich hätte dich umbringen können.« »Ich hatte genug von ihm«, führte Johanna als Entschuldigung an, »und er war ein gemeiner Kerl und ein Schwein. Aber immerhin habe ich dir zweimal Geld eingebracht. Das Beste an diesem hier ist, dass er von so weit herkommt. Da wird mich nie jemand finden.« Sie hielt inne und überlegte. »Muss ich wirklich Leila heißen? Er merkt doch bestimmt, dass ich Griechin bin.« »Der würde keine Tscherkessin erkennen, wenn sie ihm aus dem Hintern purzelte«, sagte Cardelin. »Im Süden gibt es keine. Und du bist ja keine heruntergekommene Griechin. Du bist praktisch Italienerin, mein Schatz. Komm, zieh dich an und mach uns Kaffee.« »Und ich bekomme die Hälfte von dem Geld.« »Aber natürlich, mein Engel, doch erwarte nicht zu viel. Ich glaube nicht, dass ich 60.000 heraushole.« »Und wenn ich in die Moschee muss?« fragte Johanna, aber Cardelin war schon fort. Sie betrat wieder den Seramlik, wiegte sich ein wenig übertrieben in den Hüften und faltete ihre langen, knochigen Beine unter sich auf dem Divan. »Ich kann dir 30.000 Piaster bieten«, sagte Rüstem Bey. Cardelin hob nur die Augenbrauen und lächelte verächtlich. »Es gibt Bedingungen.« »Bedingungen? Zunächst einmal kannst du Leila nicht an jemand anderen verleihen. Und du kannst sie nicht verkaufen oder weggeben ohne ihre Zustimmung. Wenn sie nach 12 Jahren die Freiheit will, musst du sie ihr gewähren und Vorsorge für sie treffen. Für den Fall, dass sie ihre Freiheit nicht will, verpflichtest du dich, sie zu behalten. Wenn du sie heiratest, muss sie gleichberechtigt mit deinen anderen Frauen sein. Und wenn sie Kinder bekommt, hast du sie zu behandeln wie deine eigenen. Und, um das auch noch zu sagen, 30.000 Piaster kommen nicht in Frage. 50.000 würde ich erwägen. »Wie kannst du sicherstellen, dass die Bedingungen eingehalten werden?« fragte Rüstem Bey ehrlich erstaunt. »Sicherstellen? Ich gebe meine Mädels nur an Ehrenmänner und ich nehme ihnen das Versprechen ab. Du müsstest es versprechen. Du bist doch ein Ehrenmann.« »Selbstverständlich.« »Und du versprichst es?« »Ich verspreche es«, sagte Rüstem Bey schließlich. »Schön. Dann kehre morgen zurück mit 50.000 Piastern und einer Anzahl Träger und Leila wird samt Gepäck für dich bereit sein.« Rüstem Bey trat mit pochendem Schädel wieder ans Tageslicht und presste sich die Hände an die Schläfen. Er stand mit gesenktem Haupte da, die Augen zusammengekniffen. Dann hob er den Kopf, schüttelte ihn, als wolle er all die verwirrenden Eindrücke und Gedanken vertreiben, und das deutliche Gefühl setzte ihm zu, dass sein Schicksal auf Abwege geraten war.